1990, Chub Rock jumps upon the scene with a lane and a hardcore dream. The dream wasn't crafted to be pornographic. Decency started from the Crip Plus kids. Don't need to hear all of that on a rap. The strength of my vibe placed Chubs on the map, cause authority, seniority goes forth me. My staff gives autograph, plus give enough laughs. Read my might, heed my sight. I definitely lead you right, just treat me right. Peace. Na, da hat der Kollege Langenfeld doch gleich wieder seine tollste Musik hier rausgesucht, oder? Du warst, glaube ich, total stolz auf die letzte halbe Stunde, kann das sein? Ja. Ja, warum denn bitte schön mal? Ich habe ja leider davon nichts mitgekriegt, weil ich hier mit schweren Sendungsvorbereitungen total... Jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, ja, was mich so stolz macht. Nicht? Ja, ja? Na, wieso denn nicht? Na, guck mal, das ist ja Arbeit. Das sind ja eigentlich CDs hier in 70 Minuten. Ja. So, und das war jetzt eine kurze Version von 70 Minuten. Das war ja nicht aufgefallen, richtig? Eine halbe Stunde war die dann nur. Genau. Naja, aber wenn man die anfangen lässt und dann nach einer halben Stunde aufhört? Das ist ja langweilig. Ach so. Gut, okay. Naja, du lässt... Aber was ich da jetzt genau schon klar, du lässt habe, dir nicht also du musst jetzt eigentlich nur in den Schaltplattenplan deines Vertrauens gehen und schauen. Dir die richtige komplette CD irgendwie anschaffen, ja. Und dann musst du das mit deinem Radiomitschnitt, den du ja hoffentlich und hast, vergleichen Kassette, und dann nochmal kicken und dann sieht man, was drinnen steckt und dann sieht man, warum du gewissermaßen stolz immer noch so strahlst. Das ist schön. So, was, jetzt kommt ja gleich die, Sendung geht los und so, was ist? Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach die Musik ganz gut gefunden habe. Ach so, ja, die Musik hast du gut gefunden. Na, das freut mich ja, dass du deine Musik gut findest. Das geht mir auch immer so. Ihr wisst ja, kurdischer Hip-Hop, schöner mongolischer Obertongesang, seltsame Musiken sind ja in meiner Sendung immer zu hören. Und heute, heute, da freue ich mich schon. Jede Menge total interessanter Musik und ein Gast im Studio. Ich will noch nicht verraten, wer es ist. Wenn man jetzt genau hinhört, nach dem Intro auf die Musik achtet, dann sollte es sich doch erschließen, wer hier im Studio ist. Jetzt los. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. To spend one night with you in our rendezvous and reminisce with you, that's my desire to meet. Gypsies play down in the dim cafe and dance till break of day. That's my desire. We'll sip a little glass of wine. To hear you whisper. us when it's time to go. Chérie, je t'aime tant. That's my desire. Ein kompliziertes Rätsel, was ich hier angekündigt habe. Der Song, die Sängerin dieses Songs hat mit dem Mann, der hier heute im Studio ist, worüber ich mich extrem freue, dass er da ist, verdammt viel zu tun. Ich werde den Namen der Sängerin nicht verraten, aber den Namen meines Gastes, Fanny van Dan. Das ist schön, Fanny, dass du hier bist. Hallo. Das ist, wir haben jetzt eine sehr chaotische Sendung vor uns, nehme ich an. Wir werden jetzt einfach versuchen, so ein bisschen, du hast einen Stapel Musiken mitgebracht. Ja. Die wir wahrscheinlich irgendwie ja nicht alle hören können. Die CD eben hast du auch mitgebracht. Hast so ein bisschen Uraltkram von dir dabei. Also insofern ist wirklich irgendwie ein gehöriger Anteil an seltsamer Musik garantiert. Du hast ein paar Texte dabei, die du vorlesen wirst und wirst hin und wieder so Liedchen singen. Ja. Was können wir hier machen? So richtig Günter Gauss-mäßig ein bisschen zur Person. Ich werde versuchen, mir ganz, ganz lange Fragen auszudenken und du wirst mir sagen, ja, stimmt eigentlich. Ja. Naja. Ja, wie immer. Wie immer. Also wenn wir irgendwie, wir werden sicher eine halbe, eine Dreiviertelstunde brauchen, hier so in so ein Gespräch zu kommen. Ist ja immer so schwierig beim Radio, wenn man jetzt nicht so journalistisch abfragen will. Aber vielleicht, und das finde ich ja auch immer wieder interessant, wann haben wir die letzte Sendung gehabt? Vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren? Ist schon eine Weile her, oder? Ja, ist eine Weile her, ne? Dann habe ich immer wieder versprochen, ich mache wieder mal eine. Und dann habe ich dich auch mal gefragt vor 2 Jahren. Und hast dann gesagt, ja, lass mal. Und dann ging wieder ein Jahr weg. Und es ist ja so Frühling, Sommer. Und dann ist schon wieder der Herbst da und dann die Weihnachtsgeschenke einkaufen war und dann geht der schon wieder. Ah, ja. Jetzt hat es geklappt. Anlass ist ja unter anderem, dass du in der nächsten Woche am Montag und Dienstag im Berliner Ensemble spielst. Da werden wir nachher noch ein paar Karten verlosen. Wir werden sowieso, ich muss jetzt auch schon wieder Eigenwerbung machen, weil ich nämlich am Freitag, jetzt am folgenden Freitag, wieder einen schicken Videoschnipsel-Vortrag habe und ich würde dieses Kartenverlosungsprinzip wie immer machen. Wer nach genau um 24 Uhr anruft, muss kein Rätsel lösen, ja nicht. Wer um 24 Uhr anruft, hat die Chance, eine von 10 Freikarten zu gewinnen für einen Freitag zum Videoschnipselvortrag. Um eine von deinen Freikarten zu gewinnen, da wird man nachher doch eine nicht unkomplizierte Frage beantworten müssen. Aber die stellen wir dann, wenn es soweit ist, oder? Ja, so schwierig ist es aber auch nicht, oder? So, Fanny, wie fangen wir jetzt an? Wir würden ja, ich fände ja auch ganz schick, wir werden dann immer mal so, wir werden uns ein bisschen unterhalten, du wirst irgendwas machen, wir werden ein bisschen Musik hören und dann wird, glaube ich, auch immer mal, musst du irgendwie auch sagen, wie dir irgendwie passt, wenn wir mal sagen, würde ich sagen, kann man dann hier anrufen und sich mal eine schöne Frage überlegen oder Fanny dit fragen, was man schon immer fragen wollte unter dieser Telefonnummer? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Für Fragen an Fanny van Dan, ich würde sagen, der erste Frageblock vielleicht nach halb, oder? Ja. War jetzt die Viertelstunde. Die Viertelstunde, da müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen rindrollern und zusehen, dass unsere Chemie stimmt, wie man so schön sagt, und irgendwie zueinander finden. Ich überlege, wie wir anfangen sollen. Ob wir jetzt hier wissen, was ein Rückwärts geht. Jetzt ist ja gerade deine, wievielte CD ist das, Herzscheiße? Siebte. Die siebte. Ich dachte mal, die sechste, die siebte CD erschien. Als du deine erste CD rausgebracht hast, wann war das? 94, 95? 95 kam sie raus. Ende 94 aufgenommen und 95 kam sie dann raus. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dann damit da so eine CD gemacht hast? Das lief über Wiglaf Droste und Franz Dobler. Ich habe mit Wiglaf damals ein paar Auftritte gemacht und der kannte den Franz Dobler aus Augsburg. Und der stellte damals für Tricon den Sampler, Wo ist zu Hause Mama? Genau, ja, genau. Zusammen. Und da hat er eben ein Lied von mir drauf. Genau. Ah, das ist toll. So hellwache Gäste, weil wenn du jetzt den Titel dieses Liedes nennen würdest, dann wäre alles verraten. Ja, und so fing das an. Der war vorher, der Sampler war vor deiner... Der war kurz, ja, der war, glaube ich, im September oder Oktober, Herbst 94 war der. Und dann habe ich natürlich eine Kassette an Trigon geschickt und weil die anderen Songs auch ganz witzig fanden, haben die dann gesagt, machen wir doch Ende des Jahres mal machen wir ein paar Aufnahmen. Dann bin ich nach Hamburg gefahren im Dezember und da waren 3 Auftritte geplant. Der mittlere fiel dann flach, weil der Veranstalter, der sich Tasty Meadows nannt, irgendwie vergessen hatte, für Equipment zu sorgen. Und dann wurden es halt nur 2 Auftritte, aber dann haben wir noch ein paar nachher im Studio aufgenommen und daraus haben sie dann die Clubsongs gemacht. Ja. Und dann war so die wie war das für dich, so die erste CD in der Hand zu halten? War das schon irgendwie? Auch war ich eigentlich schon mal ganz froh, weil ich dachte, dann habe ich es endlich mal was dokumentiert wenigstens. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass es noch weitere CDs gibt. Ach, du hast jetzt echt so nüchtern irgendwie, naja, dann sind wenigstens mal so ein paar Sachen irgendwie festgehalten und ja, man kann die dann in 30 Jahren mal den Kindern vorspielen oder sich selber noch mal anhören. Ja, mit viel mehr habe ich eigentlich nicht gerechnet, weil ja auch nur nicht so wie die aufgenommen war, wie die produziert war. Konnte man ja nun nicht hoffen, dass da viel Radio gespielt wird. Ne? Wurde die eigentlich viel im Radio gespielt? Nee, nie. Glaube ich nie. Also mir haben mal Leute gesagt, die sie gerne gespielt hätten oder die dann auch mal was gespielt haben, dann müssten sie halt bestimmte Sachen vorher spielen, um überhaupt so eine Vorbereitung, dass es nicht so plötzlich kommt. Oh, nicht? Gott, die meinten dann, also was weiß ich, da müssen wir mit, dann schieben wir Stereo Total vor und dann können wir dich auch hinten. Ne? Wobei die hast du also nicht was, ja total, das kommen wir auch alles ein bisschen weiß später. Weiß ich nicht, ja, vielleicht war das später, aber, aber so in dem Stil ging das, ja, dass also die Leute kaum eine Möglichkeit sahen, die im Radio zu spielen. Ne? Na, ich kann mich ja noch erinnern, also die erste Begegnung war ja da an der Volksbühne, auch mit, über Wiglaf Droste, da waren wir irgendwie gemeinsam irgendwann mal so ein Pfingstwochenende oder Osterwochenende und da habe ich irgendwie, so, da hast du ja übrigens so 3 Songs gesungen. Und von denen war ich dann schon extrem schwer beeindruckt und war dann sehr davon angetan von deiner ersten CD und hab die dann durchaus ohne Vorbereitung gern und häufig hier im Radio gespielt und hab auch schon gemerkt, wie dann irgendwie bei vielen Leuten das tatsächlich irgendwie funktioniert hat und angekommen ist und mir immer schwer verständlich war, dass sie woanders irgendwie nicht läuft, dass die Leute das nicht kapieren. Das hat dann schon irgendwie auch eine Weile gedauert, bis dann auch so das ernsthafte Feuilleton dich da mit deinen Songs zur Kenntnis genommen hat, oder? Ja, das ging aber schon, also es wurde schon hier und da was von Anfang an eigentlich schon gut geschrieben. Ne? Ja, also ich kann mich erinnern, dass du mal in der Zeit irgendwie so ein Aufmacher im Feuilleton. Ja, aber die Wirkung ist natürlich eh sehr begrenzt. Also was geschrieben wird, das kann schnell vergessen und was halt geschrieben wird, ist morgen schon vergessen. Also das hat überhaupt keine große Wirkung auf die Massen. Also wenn Radio, was im Radio gespielt wird, das ist schon, das bleibt schon hängen. Ne? Ja, und letztendlich aber auch, was im Tagesprogramm irgendwie 3-mal in der Stunde gespielt wird, oder? Ja, also da sind wir jetzt auch in einer im Exil quasi oder in so einem Ding. Aber das ist ja ganz schön, dass es irgendwie diese Ecken noch gibt, wo man das, so ein bisschen Quatsch macht. Ja. Aber sag mal, die Vorstellung, dass es dann doch mal 7 CDs wären, die hast du damals wahrscheinlich noch nicht so richtig nicht gehabt. Nee, ich habe immer nur, also danach dann immer von einer CD zur nächsten gedacht, ne? Und immer gesagt, die ist jetzt die letzte, oder? Also ich kann mich erinnern, oder als vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, da warst du glaube ich nicht so gut drauf, da also, das ist jetzt Schluss, ich singe nie wieder. Ja, ich habe glaube ich nach damit der 5. nur nach der 5. dachte ich, komm, jetzt ist aber auch gut. Ich kann es ja nicht ewig machen, immer nur. Jetzt nimmt man eine realistische Schätzung ab, wie viele CDs werden da noch kommen, nachdem jetzt 7 da sind? Ach, keine Ahnung, das kann schon auf einmal vorbei sein, glaube ich. Weiß man ja nicht, wie lange einem noch was einfällt, ne? Also, wie funktioniert denn das deine wie sieht da so eine Liederentstehung aus? Wie kommt man da, wie entsteht das? Naja, eben weil man nicht genau weiß, wie es funktioniert, kann man auch nicht sagen, ob es noch in 2 Monaten oder in 3 Jahren funktioniert oder was weiß ich. Wir haben vorhin mal ausgerechnet, 7 CDs, ungefähr 20 Songs, sind schon mal 140 Songs. Und sind ja immer verschiedene Songs, da ist ja nicht nochmal so ein Remix oder irgendwie sowas dabei. Ja. Darüber gibt es jetzt noch so einen Überschuss von, sagen wir nochmal, 30 Songs, die wahrscheinlich so ortlos rumschwirren, oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Die ich mag hier und da gespielt habe und die nie erschienen sind auf CD. Ja, ja. Da gibt es schon noch einiges. Hm. Wie viel hast du jetzt so aktuell so Songs quasi, die dich so umschwirren, die schon fertig und da sind, aber jetzt noch nicht auf CD, aber schon hin und wieder mal gesungen? Och, sind immer so, würde ich mal sagen, 20 bis 40 Sachen in Arbeit. Also je nachdem, unterschiedlich fertig halt. Ne? Manche sind schon fertig und manche halb fertig und aber so. Also wenn ich ins Studio gehe oder bevor ich eine CD aufnehme, habe ich schon eigentlich doppelt so viele Sachen, wie dann nachher auf die Platte draufkommen. Ne? Das reduziert sich denn so Schritt für Schritt. Ne? Ich schick der Plattenfirma die Sachen, ich höre mir das zu Hause mit meiner Frau an, dann fallen halt ein paar raus. Aber manchmal nimmt das auch lustige Wege. Manchmal kommen auch Sachen dann letztendlich auf die CD, die ich vorher gar nicht so auf der Rechnung hatte. Nicht? Manchmal gibt schon öfter so Songs, die ich nicht so, die so eher beiläufig entstehen, die nimmt man gar nicht so wahr, ja. Und die lege ich dann in die Schublade und nachher holst du sie raus und die funktionieren sehr gut. Ne? Aber wie funktioniert das dann? Also wenn ich mir überlege, 170 Songs seit ungefähr 95, 94 sind so 8 Jahre. Mit Jahr hat 50 Wochen, mal 8 sind 400 Wochen, durch 170 Songs sind gewissermaßen 3 Songs pro Woche. 2 Songs pro Woche, 3 Songs pro Woche. Wo passiert das? Auf Klo, wenn's im gut, Auto, beim Spazierengehen, ja, im Bette? Immer, überall. Und dann hast du immer überall einen Stift zu liegen und ein Blatt Papier, um das zu notieren, oder? Nee, ich merke mir nur so bestimmte Sätze oder Wörter oder Melodien. Und wenn ich dann Zeit habe, hocke ich mich hin und schreibe das dann auf. Ne? Dann sind die aber noch nicht fertig, sondern dann sind musst die du die mal, schon irgendwie machen. Ja, dann ist schon erstmal die Rohfassung. Hast du jetzt, sag mal, zum Beispiel, hast du so eine Zeile ungefähr im Kopf, von der du denken könntest, wüsstest, dass da möglicherweise ein Lied draus wird? Jetzt gerade nicht, nee. Etwa, wie sah das beim letzten Song, den du geschrieben hast, den du zumindest aufgeschrieben hast? Also die letzten Sachen habe ich geschrieben, bevor ich losgefahren bin. Heute? Nee. Achso, nee, bevor deiner ich Tournee. Da, du hast jetzt vor der Tour. Wenn ich dann auf Tour gehe, dann ist eigentlich fertig im Kopf. Ne? Dann schalte ich ab und konzentriere mich auf die Reproduktion. Macht mir aber nicht viel Spaß, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich lieber, ich mag das lieber, wenn ich auf Arbeit bin. Also nicht dieses... Dieses Singen ist zwar auch schön, aber ich finde das schöner, wenn man eben neue Sachen mache. Das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung. Aber welches war der letzte Song, den du geschrieben hast? Weißt du das noch? Vor der Tour? Lass mich überlegen. Ja, irgendwas, dass ich froh bin, dass ich nicht da draußen schlafen muss. Das war so eine Zeile. Ich bin froh, dass ich nicht da draußen schlafen muss. Ja, die ging aber anders. Ich krieg's hier nicht zusammen jetzt. Ich krieg's hier nicht zusammen. Und dann hast du gewissermaßen so eine Zeile, die steht dann auf dem Papier und dann fallen dir die anderen Sachen. Ja, dann kommen die anderen Sachen dazu. Aber es ist ganz unterschiedlich. Manchmal schreibe ich auch ein Gedicht, woraus dann ein Song entsteht. Ne? Oder es gibt eine Zeichnung. Oder einfach ein Titel von der Zeichnung, wie Piraten, waren der Piratenbraut oder Unbekanntes Pferd, waren eigentlich Zeichnungen. Ne? Ja. Dann entstehen auch die Songs aus den Titeln, ne? Von der Zeichnung oder aus Bildertiteln oder. Gibt's so unter dieser Vielzahl von Songs welche, die du vielleicht jetzt ja nicht mehr singst oder unbedingt noch singst, aber die dir irgendwie so, die dir total lieb und lieb sind, wo du denkst, das ist irgendwie quasi mein, das ist ein Schatz unter meinen Songs, also für mich, für dich? Nee, habe ich nicht. Der Schatz ist immer das Lied, was ich gerade in Arbeit habe. Also das ist da immer der Versuch. Da kannst du jetzt so keine Unterschiede machen, nee. So zwischen weiß ich nicht, Schilddrüsenunterfunktion einsames Pferd und depressive Hypochonder und Uruguay und so, die sind ja alle wie Kinder gewissermaßen. Man muss die praktisch alle gleich lieb haben. Sind sehr unterschiedlich. Es ändert sich aber. Ne? Es gibt Zeiten, da singe ich manche Lieder überhaupt nicht. Kann ich manche Lieder überhaupt nicht singen. Und dann geht's nach einer Weile auch wieder. Ja. Das ist sehr. Also für mich gibt's ja bestimmt so eine Galerie von, sagen wir mal, 8 oder 10 Songs, die so ganz stimmig für mich sind. Wenn ich jetzt so eine Best-of CD, also jetzt nicht im Sinne von so Best of, aber so eine, wenn man sagen würde, kannst eh eine CD mitnehmen, hier hast du deine 7 Funny CDs, mach dir eine neue draus, dann bist du, glaube ich, am bestimmten Punkt schon recht genau. Ja, das müsste sowieso zum Beispiel jemand anders machen. Also eine Best of könnte ich nicht zusammenstellen, wüsste ich nicht, was ich darauf tun. Aber da würden wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche, also je nachdem, wer die machen würde, sehr unterschiedliche Songs sich versammeln. Weil es gibt natürlich die Songs, die ich jetzt oft bei den Zugaben spiele. Ne, wie Naturfilme, Po-Sex, Freundinnen, Eisprung, Tachzahn wird auch gern gehört. Ist auch wunderbar. Oder was ich gerade meinte, so dann so ein Song wie Mädchenmusik, singen dann plötzlich alle Leute mit, habe ich eigentlich nicht mitgerechnet. Ne? Aber, naja, Also ich wüsste nicht, welche ich da aussuchen würde. Mensch, vielleicht können wir nachher mal eine Schnellumfrage machen. Einfach mal sagen, was ist euer Lieblingssong von Fanny van Dunn, oder? Oder Hochhaus mit wehendem Haar, hören die Leute gerne. Homebanking kommt natürlich auch immer gut. Ne? Ah, Homebanking, ja, ist aber auch in der Und wie gesagt, aber Uruguay, Plastikball und so Sachen, also... Und dann gibt es natürlich immer für spezielle Leute, gibt auch viele Leute, die halt wirklich so einen Lieblingssong haben, der vielleicht nicht so populär ist, ja, so einen speziellen Lieblingssong, das gibt's auch oft, ne. Weil die dann irgendwie quasi so eine Geschichte damit verbinden. Vielleicht eine Geschichte damit verbinden. Sag mal, gibt es für dich eigentlich, gibt es da so Reaktionen? Schreiben dir Leute Briefe? Oder, ja, ich krieg manchmal Mails. Ich habe jetzt zum Beispiel in Düsseldorf, da war eine ganz tolle Geschichte, da war die Frau da, die Mutter von zwei Kindern, die wohl behindert sind. Und die hatten halt eine große Sprachverzögerung. Also die Sprache kam bei denen nicht in Gang. Und dann ist sie über die Toten Hosen, ist sie auf mich gekommen. Dann hat sie sich die Grooveman kommen lassen. Und dann hat sie die eben immer abgespielt. Und dann, und plötzlich saßen die beiden dann, Calvin und Robin heißen die, saßen dann da und sagen, menschenverachtende Untergrundmusik. Und da war die Frau natürlich ganz glücklich. Und seitdem hat sich da wohl die Sprachentwicklung ergeben. Ne? Also das fand ich natürlich ganz rührend, ne? So eine Geschichte. Also wenn das denn so die Wirkung ist, ist ja, schöner kann man es ja nicht haben. Ne? Das ist wirklich nicht schlecht. Ja. So, wir haben zwar jetzt jede Menge Musik mit, haben aber natürlich vergessen, deine... auch nur eine der sieben quasi autorisierten CDs dabei zu haben. Insofern, wenn wir jetzt Sachen von dir hören wollen, musst du entweder live singen, das wirst du auch noch machen, oder aber es gibt so einen Mitschnitt von deinem Weihnachtskonzert von vor einem Jahr oder einem Vierteljahr, Weihnachten 2002. Da könnten wir, denke ich, vielleicht mal jetzt einen Song spielen, oder? Dass du dann auch nochmal so singend zu Ohr kommst und zu Hör kommst. Und ich würde jetzt überlegen, es wäre natürlich auch schön, jetzt einen Song zu spielen, der nicht auf den anderen CDs drauf ist. Sind die da sauer dann bei Tricont, bei deinem Label? Nee, oder? Nee. Jetzt ich biete diese dir an und du musst jetzt entscheiden, welchen wir spielen sollen. Den Protestsänger, den mobilen Raketenwaschsalon, Mörderfilm, Erwachsenenpuzzle oder Nuttenauto. Ja, mach doch den Protestsong einfach mal, der ist doch schön blöd. Den Protestsänger. Da haben wir nur ein Problem, was aber im Grunde auch kein Problem ist, dass vorne so die Anmoderation und dein Weihnachtstext dabei ist, aber der ist eigentlich irgendwie sehr schön. Dann spielen wir den richtig gewissermaßen einen Blick ins Weihnachtskonzert 2002 in der Volksbühne mit Fanny van Dunnen hier, der Intro-Song mit Stage-Announcement, oder wie man den nennt, oder? Und seid ihr alle reichlich beschenkt worden? Wir schenken ja nur noch Böller, aber ich hab, da muss man sich an Silvester nicht schämen. Dann muss man da nur noch Brot kaufen. Nee, der Kleine hat ein Quartett gekriegt, ne? Sind die Quartetts werden auch immer langweiliger. Ein Schiffquartett, ne? Und keine bösen Schiffe mehr dabei. Kein Tanker, kein Flugzeugträger, wa? Nur noch so langweilige Kreuzer und Kreuzfahrtschiffe. Tja, ich hab gelesen, Protestsongs werden wieder in Mode, wa? Habe ich mal geguckt, hatte ich auch was in der Schublade. Er ist eigentlich unter aller Sau, deshalb habe ich den noch nie gesungen. Aber ist ja Weihnachten und wenn es scheiße ist, dann sagt er einfach geschenkt. Der ist wirklich ziemlich schlimm. Aber ich dachte, wenn ich an Heiligabend wandern, oder? Als ich noch Protestsänger war, war mein Leben wunderbar. Jetzt ist alles doppelt schwer, aber ich bin kein Protestsänger mehr. Als ich noch Protestsänger war, traf ich einmal eine Milliardärin. Wir sprachen über dies und das, sie war charmant und klug. Zum Schluss lud sie mich ein zu sich, um gegen sie zu protestieren. Sie lockte mich auf ihre Yacht, nur um mich zu verführen. Als ich noch Protestsänger war, war mein Leben wunderbar. Jetzt ist alles doppelt schwer, aber ich bin kein Protestsänger mehr. Ich stand da mit meiner Gitarre und sie war schon ganz nackt. Ich sagte, tut mir leid, so kann ich nicht, das ist mir zu sexistisch. Aber sie bot mir Drogen an, die sollte ich probieren. Sie hatte mich auf ihre Yacht gelockt, nur um mich zu verführen. Ich gab mein Bestes wirklich, aber ich war zu verkrampft. Es fiel mir schwer, mich auf die Songs zu konzentrieren. Und sie begann dann auch noch, meinen Penis zu stimulieren. Sie hatte mich auf ihre Yacht gelockt, nur um mich zu verführen. Da hatte ich genug von ihr, ich packte meine Sachen. Sie sah gut aus, aber ich liebte meine Freundin. Und ich wollte dieses große Glück auf keinen Fall riskieren. Sie hatte mich auf ihre Yacht gelockt, nur um mich zu verführen. Und als ich wieder an Land war, dachte ich, verdammt, ich muss mehr üben, ich muss noch besser werden. Ich lasse mich noch viel zu leicht vom Publikum irritieren. Sie hatte mich auf ihre Yacht gelockt, nur um mich zu verführen. Als ich noch Protestsänger war, war mein Leben wunderbar. Jetzt ist alles doppelt schwer, aber ich will kein Protestsänger mehr. Als ich noch Protestsänger war, war mein Leben wunderbar. Jetzt ist alles doppelt schwer. Aber ich bin kein Protestsänger mehr, kein Protestsänger mehr, kein Protestsänger mehr. Danke. Fanny van Dalen in einem Bootleg vom Dezember 2002. Wenn Fritz rundum hält sich, dann 91,9. Fritz Info. Um 22.34 Uhr erstmal das Wetter. In der Nacht kann es teilweise Sprüh- oder Schneeregen geben. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 0 Grad. Auch morgen erwarten uns wieder viele Wolken. Ab und zu kann es Schneeregen oder Graupelschauer geben. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 3 und 4 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Die Einführung der Lkw-Maut wird sich mindestens 2 bis 3 Jahre verzögern. Das hat Verkehrsminister Stolpe nach den gescheiterten Verhandlungen mit dem Konsortium Toll Collect deutlich gemacht. Das Mautprojekt soll noch einmal ausgeschrieben werden. Bis dahin wird es wieder die Lkw-Vignette geben. Italiens Premier Berlusconi hat den bevorstehenden EU-Dreiergipfel kritisiert. Das morgige Treffen sei so wörtlich Murks. Europa brauche kein Direktorium. Kanzler Schröder, der britische Premier Blair und der französische Präsident Chirac sprechen morgen in Berlin miteinander. Vor dem Berliner Landgericht hat der Prozess wegen des Todes des Rappers Maxim begonnen. Ein 76 Jahre alter Rentner soll den Musiker auf offener Straße durch einen Stich ins Herz getötet haben. Der Verdächtige sagte vor Gericht aus, er sei von 2 Männern angegriffen worden und habe sich bedroht gefühlt. Zum Sport. In der deutschen Eishockey-Liga haben die Berliner Eisbären gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 0:3 verloren. Rundfunk Berlin Brandenburg, Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldungen. Gute Fahrt. Sie ist unterwegs, sie macht Spaß und ganz bestimmt irgendwann kommt sie auch zu dir. Die Fritz-Disco. Am Freitag ab 22 Uhr in der Diskothek Doghouse in Heinersdorf bei Großbeeren. Mit den Fritz-DJs T-Bird und René. Die Fritz-Disco. Und im Radio? Fritz. Und? Aber schon wieder einen Fehler gemacht. Warum? Ach so. Fritz, mach mal kleiner mal hier. So, richtig. Jetzt, Mann, Kinder, da kommen wir völlig durcheinander. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Heute Fanny van Dannen hier zu Besuch im Studio. Wo kommt er her? Wo geht er hin? Die erste Frage wird sich beim folgenden Song stellen. Ihr habt dann gleich auch die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen. Wo kommen seine Lieder her? Wie funktioniert das? Hab ich ja jetzt schon gefragt. Aber was bedeutet eigentlich Posex? Oder so Fragen können gleich hier gestellt werden unter dieser Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Vorher aber nochmal einen Song aus der Frühzeit von Fanny. Na, wo ist er denn? Warum läuft er denn nicht? Ach, Kinder, ist das ein Ärger. Hahaha, ha, ha, ha. Ich mach dein Mikrofon auf, dass du schön aggressiv lachen kannst. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob ich jetzt. Rennen hat den Zeug und wir sind in einer Sieb. Ich hab grad gefunden, wo du zu Knie. Mein Box, die ist geriert und um eine Uhr steht auf Stopp. Aber es war der Stoppelöske, es war Fanny after all. Und du setzt dich auf einen Stuhl. Mare Stuhl ist rot, ja, da legst du dich näher, lass dich auch kaputt. Mit einer Splinter in der Batzel und der Fetschke in der Telefon. Es regnet den Zeug und wir sind in der Sieb. Ich hab Geld gefunden und du sagst ich nie. Mein Flux ist geriert, mein Hut steht auf dem Top. Ob es Mare Stuhl ist, grüß von wann die Angst ist so. Setz dich auf den Stuhl, Mare Stuhl ist rot, ja, da legst du dich näher. Lebst dich auf dem Mond, mit einer Splitter in der Matze und der Wetschke in der Wand. Ja, wir laufen langsam lin ab und wenn mit dem Fahren können Sänger wie Nachtigall und Krähe wie eine Hahn und Acht oder getrogen, wir niesen ab und Ruhe und hätten uns getrunken, dann hoben wir ab und Durst und es hält sich ab den Stuhl, weil der Stuhl ist rot. Ja, da legst du dich näher, lachst dich auf den Bord, wir reden, splitter in den Batzen und den Wetschgen in der Wand. Ich dränk der liebste Bayern und drückst der liebste Wien. Ich lümmel zu und nur aus, weil du gabst mir in die Knien. Und du kickst in den Auto und du nimmst als Arte kalt. Drehst dich um dich selbst wie in den Guckerall. Und das setzt dich auf den Stuhl, weil der Stuhl ist rot. Ja, da leckst du dich näher, lass dich auf kaputt. Mit denen Splitter in der Batze und der Wetschgen in der Fahrt. Juhu! Batschen, Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Ja, und wir haben wir alle mal als Mundartsänger angefangen, oder? Und ich bin's ja praktisch heute noch. Fanny van Dunn in Platsch. Darüber werden wir gleich reden. Ich habe jetzt die Telefonnummer eingeblendet, weil ich, wie versprochen, euch die Gelegenheit geben will, hier anzurufen und eure Fragen an Fanny zu stellen. So, fangen wir einfach an. Hallo? Na, hallo? Ja, guten Abend. Guten Abend, wer bist du? Ich bin der Johannes. Hallo Johannes. So, ja. Fanny steht hier und ich würde sagen, wir machen richtig so eine Fragerunde. Wenn du eine Frage an Fanny hast, stell sie ihm, er beantwortet sie dir. Ja, meine Frage an Fanny... Halt, dann erstmal meine Frage an dich, dein Lieblingssong. Das wollte ich auch noch machen. Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion. Und eiskalter Mörder. Genau, den... Du weißt, was ein eiskalter Mörder ist, oder? Das ist so ein Ding, den hast du, als wir die letzte Sendung gemacht haben, hast du den angesungen als Kinderlied, als Lied für deine Kinder. Ja. Aber du hast nur angesungen. Bleib stehen, eiskalter Mörder. Aber nicht weiter. Also noch eine Zeile weiter? Nicht? Nee, den musst du heute aber nochmal richtig aussingen. Das sind 10 Sekunden, glaube ich. Das sind 10 Sekunden, oder? Ich habe den immer mal gespielt als 10-Sekunden-Song. Ich habe den so nicht, ne. Du hast jetzt nicht im Kopf? Das machen wir extra. Ja, machen wir mal. Dann komme ich mal mit einem Aufnahmegerät zu dir und dann wird eiskalter Mörder eingesungen. Ja. So, Johannes. Ja, meine Frage an Fanny ist, was dein absolutes Lieblingsalbum von deinen Alben ist. Von den 7 Alben sozusagen. Auch gerade das letzte. Also, das habe ich mir eigentlich oft angehört, weil es mir gut gefallen hat. Ja. Wobei schon fast so eine... Das letzte ist die Antwort, weil das irgendwie das letzte gemacht ist. Ansonsten passt wie die Frage, ob es einen Lieblingssong gibt. Ja, gibt eigentlich so kein Lieblingsalbum. Ich gehe immer eigentlich mehr nach den einzelnen Songs und da gibt es auf jedem Album noch viele Lieder, die ich mag. Johannes, was ist denn dein Lieblingsalbum? Hast du ein Lieblingsalbum? Eigentlich Grooveman. Aber kennst du alle? Nee, du kennst wahrscheinlich nicht alle, oder? Nee, alle 7 kenne ich nicht. Ja, also. Das ist halt aber auch nicht. Aber Grooveman ist auch sehr, also fand ich auch sehr gelungen. Also Grooveman gefällt mir auch immer noch. Ja, mir gefällt er. Ist ja auch, Kapitalismus ist ja für mich auch ein totaler Herzen-Lieblingssong irgendwie. Ich will den Kapitalismus lieben. Ja, also es gibt ja auch Lieder, also wovon ich nicht weiß, auf welchen Alben die ist. Also zum Beispiel Grand Prix d'Amour oder so. Mhm. Das ist auch auf keinem. Das ist nur auf Kuttner. Stimmt, da hast du Glück. Den nimmst du wirklich auf keinem Album. Der stammt nämlich von einer, weil wir vorhin über unsere erste Begegnung gesprochen haben, da hast du mir so eine Kassette gegeben mit 6 Songs. Ja. Und da war Grand Prix d'Amour drauf. Ach so, ich dachte, ich hätte ihn damals live gesungen bei dir in der Sendung. Kann das nie sein? Nee, ich hatte den auf so einer Bewerbungskassette. ich glaube 6 Songs. Gut, Johannes, sind deine Fragen beantwortet, oder? Ja, ich habe es noch, ich habe gerade rausgesucht, eiskalter Mörder, wenn ich das mal anspielen soll. Na, spiel mal, meinetwegen, spiel mal an. Fanny hört sich seine Songs im Radio an. Ja, weil er ja nicht mehr wusste, welches das war. Nee, doch, das fängt an. Mein Onkel hat ein Buch geschrieben, es heißt Bleib stehen, du Mörder. Es ist ein Kriminalroman, das merkt man ziemlich schnell. Doch wer allein die Toten zählt, der macht sich's zu bequem. Mein Onkel hat Instinkte für jedes moderne Problem. Und dann geht der Refrain, glaube ich. Achso, du hast aber nur den Refrain angesungen. Ja, habe ich nur den Refrain angesungen. Ja, ja, ja. Na, dann spiel mal an, Johannes. Bleib stehen, als kalter Mörder. Bleib stehen, hier spricht die Polizei. Bleib stehen, eiskalter Mörder. Bleib stehen, es ist vorbei. Mein Onkel hat ein Buch geschrieben. Also, bleib stehen. Wisse, da bin ich doch. Und dann ist er aus. Dann ist er aus, ja. Also 27 Sekunden. Dann hast du leider nicht weiter. Nein, das war mal die schöne Geschichte. Da waren wir in Bonn beim Bernie Woschek, beim ganz netten Künstler, der leider schon gestorben ist mittlerweile. Und da habe ich bei dem Festchen ein paar Lieder gesungen und dann waren die Kinder noch ganz klein und dann riefen die irgendwann dazwischen, Fanny, spiel eiskalter Mörder. Da guckten die Leute komisch. Kannst du den Song noch richtig singen, oder? Ja, ja, klar. Da jetzt, ich habe jetzt den Text nicht parat, aber sonst... Tolle. Warst du schon mal bei einem Funny-Konzert? Tolle ist ja, der hat ja doch immer riesen Stapel Papiere vor sich liegen. Weil du schon die, naja, ist aber auch keine Kunst bei 150 Songs, die natürlich nicht alle im Kopf hast. Nee, ne? Aber ich hätte auch Sorgen, also ich kann einfach nicht auswendig lernen. Ne? Ja, ja. Geht nicht. Ja. Johannes, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Ja, bitteschön. Okay, tschüss. Jo, danke. So, dann machen wir mal hier weiter. Hallo, wer bist denn du? Fotze. Oh, hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Johannes. Hallo, Johannes. Schon wieder ein Johannes. Kick mal ihn an. Los, dein Lieblingssong. Plastikbälle. Also Plastikball. Plastikball. Meine an, ja, gut, okay. Und jetzt deine Frage? Warum hast du dich entschieden, hier Herzscheiße nicht mehr live zu machen? Ich wollte immer schon mal mit einer Band die Sachen einspielen, aber die Leute waren nicht da und jetzt waren sie da. Und deshalb habe ich es gemacht. Ne? Naja, weil ich finde irgendwie, ich habe mich so an diese Live-Aufnahmen gewöhnt. Mhm. Und das war irgendwie ziemlich ungewohnt so als... Ja, ist ja auch schön live, weißt du, das ist nur so für mich immer ziemlich, also relativ stressig, das live aufzunehmen, weil wir ja nie groß, also wir machen ja nicht, wie es üblicherweise gemacht wird, das weiß ich, 10, 12 Aufnahmen und picken uns dann die besten raus. Ich habe die Live-Aufnahmen ja immer an ein oder zwei Abenden gemacht und dann ist natürlich immer vorher die Spannung groß, ob man an den Abenden dann oder an dem Abend gerade fit ist, nicht? Wenn es halt nicht passt, dann hast du Pech gehabt. Ne? Ja, stimmt. Deshalb ist es für mich eigentlich easier im Studio. Da kannst du doch mal einen schlechten Tag haben. Ne? Dann geht das schon. Ja. Also es war eine sehr angenehme Erfahrung, so im Studio mal was aufzunehmen. Ne? Mhm. Und ich fand, was dann rausgekommen ist, war auch schön. Ich meine, es war vorher nicht sicher. Ne? Ich kannte die, wir hatten noch nie zusammen gespielt und dann weiß man ja nicht, ob es wirklich klappt, nicht? Und ja, aber ist ja doch nicht gut geworden. Ja, ging ja. So. Johannes, wie alt bist denn du? 15. 15? Ja. Und was war deine erste Funny Van Dunnen-Platte oder deine erste Begegnung Basics. Mit Funny? Basics. Ja. Basics. Na, diese Basics haben wir zum Beispiel, die haben wir am Valentinstag 96, weiß ich noch, weil das der Valentinstag war, in Regensburg rausgenommen, ne? Das war dieser einzige Tag, weißt du. Ja. Wenn du dann einen schlechten Tag erwischst, dann ist er so gut. Aber hast du offensichtlich doch, ging nicht. Gut. Ging gut. Johannes, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Jojo. Okay, tschüss. So, dann machen wir, sag mal, noch zwei Fragen und dann machen wir mal kurz weiter und dann wird ja auch mal Zeit, dass du was Schönes singst, oder? Ja, ja. Ja. Hallo, wer bist denn du da? Hallo. Hi, hier ist Lena. Hallo, Lena. Mein Polenmädel, oder? Nein. Nein, schade. Ah. Nur Deutsch. Ja, gut. Ja, also gut, Lena, genau. Genau. Zum Beispiel, ich will den Kapitalismus lieben. Und dann habe ich jetzt eine Frage an Fanny. Warte mal, dann will ich schnell nochmal fragen, warum findest du, ich will den Kapitalismus lieben? Wie alt bist du und warum findest du den so toll? Ich bin 16. 16? Und, naja, warum finde ich das toll? Also er macht Jugendforschung jetzt. Nee, das finde ich schon irgendwie interessant. Also ich finde den auch irgendwie so super. Ja, also, was soll man dazu sagen? Der Text spricht für sich und, ja. Genau, naja, gut, okay. Du musst ja jetzt nicht hier Fannys Lieder erklären, das soll er gefälligst machen. Genau. Du kannst ihn ja mal fragen, du, was wolltest du uns sonst eigentlich damit sagen? Was soll denn der bedeuten? Nee, Lena. Das sag ich jetzt nicht. Okay, nee, war also, Fanny, ich habe da so ein Buch gefunden, am Wegesrand Geschichten und unterschlagene Gedichte. Mhm. Und also, da sind ja ziemlich viele Geschichten irgendwie sehr absurd, würde ich sagen. Aber da würde ich mal eine Sache fragen. Warum ist denn, wie heißt denn das, die Musik oder so, wo dieser Brathering da durch die Welt hüpft? Der Brathering. Wieso ist es denn der Brathering? Weißt du, welche Geschichte ich meine? Der sich mit der Gazelle zusammentut, ist das die Geschichte? Ja, genau. Ja, kannst du mal sehen, ich habe doch mal ein schlechtes Gedächtnis. Das kann doch nur mit der Gazelle Wann sein, Brathering. Wann ich die Geschichte geschrieben? Da ja. Warte mal, wann kam das am Wegesrand? So das am Wegesrand kam 91, 93, 94, 95 raus, glaube ich. So 93, 94 schätze ich mal in dem Dreh, ja. Mhm. Aber mit dem Brathering, das halt, ich finde Brathering einfach ganz sympathische Tiere. Sind im Herbst unauffällig, machen wenn sie über und über, ne? Wenn sie so durchs Laub rollen. Nehmen nicht zu viel Platz weg in ihrem Gläschen, ne? Ja. Und schrecken Hunde sofort ab. Ja. Okay. Ist das eine Lieblingsgeschichte von dir, Lena? Ich bin noch nicht ganz durch, aber ein paar so eine Gedichte sind manchmal ganz schön. Dieses mit den beiden Bier, was kann ich ja mal kurz vorlesen, wenn ja. Ich gerade finde, ist nur sehr kurz. Ja. Du hast ja auch noch ein paar Geschichten dabei, ne, Fanny? Ja, hab ich. Ja, ja, das müssen wir uns echt beeilen, hier ranhalten. Na, Lena. Soll ich? Ja, dann mach, okay. Klar, war, oder? Also, die Strafe. Zwei Bierchen gingen spazieren, sie hatten nichts getrunken. Trotzdem hat die Polizei sie an den Straßenrand gewunken. Ihr seid ja beide mächtig voll, sagten die Polizisten. Die Bierchen schwiegen vor sich hin, als ob sie es gar nicht wüssten. Die zwei Beamten sahen sich an, schnell waren die Flaschen leer. Für Bierchen gibt es keine Gnade im Berufsverkehr. Ja, ja. Okay, Lena, vielen Dank für deine Antwort, für dein Vorlesen. Ja, tschüss, schönen Abend noch. So, hallo, jetzt hier die letzte Frage erstmal. In der nächsten halben Stunde ist wieder ein Frageblock. Hallo? Herr Schmoll. Ja, Herr Machek. Okay, hallo, wer ist da? Hier ist Rob. Wer? Rob. Rob, hallo Rob. Hallo Kuttner, hallo Fanny. Hallo. Halt erstmal dein Lieblingslied. Mein Lieblingslied ist Anita, damit kann ich mich selber identifizieren. Anita, wie alt bist denn du, Rob? Ich bin 19. 19. Ja, ich gehe steif auf die 20 zu. Schön. Ja. So, Rob, du hast eine Frage an Fanny. Ja, eigentlich zwei, geht aber ganz schnell. Ich kenne nicht viel von Fanny, leider. Ich bin gerade dabei, so das zu entdecken und kennenzulernen. Ja. Und was ich kennengelernt habe, das gefällt mir sehr gut, deswegen habe ich doch noch eine Frage. Hast du eigentlich auch ein Album, wo nur wo nicht nur Live-Songs, sondern wo nur Studio-Songs drauf sind? Ja, nur das letzte. Ach, Herzscheiße. Ja, nur das letzte hat Studio-Songs, ja, die anderen sind alle live eigentlich. Nee, stopp, das dritte. Zwischendurch war noch ja, ja, genau, das dritte war auch Info 3. Info 3. Info 3 Studio, ne? Ist aber praktisch, also das ist eigentlich nur... live ohne Publikum quasi, weil da wirklich kein, das ist auch nur Stimme, Gitarre, Mundharmonika, glaube ich, auch keine zweiten Stimmen oder nichts, ne? Das ist also ziemlich pur, im Studio ganz spartanisch aufgenommen, ja genau, das Info 3, ja. Warum fragst du, findest du Studio besser oder findest du live besser? Ich habe das Gefühl, manchmal beim Studio, es gibt so einzelne Wörter, die so einen Sinn geben in der Zeile, in der Strophe. Und manchmal versteht man die live nicht, weil da jemand dazwischen obwohl da genau der Gag auch kommt oder so. Ja, ja. Das ist eine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Mhm. Also ich kenne nur Basics und Melody Star und Uruguay nicht, wie heißt es, das, wo im Regen schon die Bauarbeiter drauf sind. Clubsongs, das erste. Clubsongs, genau. Ja. Naja, weißt du, das ist eben die Sache, was ich meinte mit der, dass es schon bei den Studioaufnahmen angenehmer ist. Bei den Live-Geschichten hast du manchmal die Auswahl zwischen zwei Aufnahmen, die beide nicht optimal sind. Nicht? Mhm. Da muss man sich dann für eine entscheiden, wo dann vielleicht, da ist die Stimme vielleicht besser als bei der anderen, aber man hört eben das eine Wort nicht oder ich habe mich vielleicht auch versungen. Ja, das gibt's doch mitunter dann auch. Ne? Deshalb ist es halt im Studio schon günstiger, da kann man so Sachen dann schon mal ausmerzen. Also vielleicht als Selbstmusiker interessiert mich natürlich auch, wann trittst du mal auf? Haben wir vorhin gesagt? Ich habe es zwischendurch eingeschaltet. Okay, am folgenden Montag und Dienstag im Berliner Ensemble, wann geht's los? Um 20 Uhr ungefähr nehme ich an, oder? Ich glaube schon. Also was ist das für ein Datum, folgender Montag und Dienstag? Ich muss Montag, mal Dienstag, 23.24. Genau, 23.24. Ja, ich habe im Internet gelesen, ich habe versucht, über Kartenvorverkauf anzukommen. Ich habe selber keine Internet, aber die sagt mir irgendwie, dass es nicht geht und so. Muss ich jetzt direkt zum Ensemble fahren? Wie teuer wird eine Karte sein? Ja, ich glaube, das ist eh Ausverkauf, oder? Ich weiß es auch nicht. Wir verlosen nachher auf jeden Fall noch 3 Karten. Ich muss aber morgen 5 Uhr aufstehen, ich kann eh nicht mehr so lange hören, obwohl mir das furchtbar leid tut. Ah, da kann man jetzt nichts machen. Jeder einfach hin, irgendwie wird man schon rinkommen ins BE. Wie teuer war so eine Karte eigentlich? Am BE weiß ich gar nicht, ich habe nicht geguckt, was die kosten. Also das ist, ich weiß es nicht. Ich kann mir denn nämlich jetzt gar keine Preise dazu vorstellen. Also, ob jetzt nur so bei Kleinkonzert 3, 4 Euro bis hoch zu 15, 28 Euro ärztliche Konzertkarte Preis geht. Nee, normal ist es eigentlich bei mir... 3 wird es sein, 28 werden es auch nicht sein. Nee, 10, 12. Aber wenn es im Theater ist, glaube ich, kann schon 14 werden, ne, leider. Ja. Normal ist so 10, 12 eigentlich bei mir. Ne. Ach so. Gut. Rob? Wie lange geht das Konzert? Jetzt irgendwie so Kosten-Nutzen-Verhältnis, oder was? Mein lieber Freund. Ich mag das so weit. Also ich halte das Problem mit 5-6 Stunden durch. Also ich weiß ja nicht, wie lange Fanny das durchhält. Ja, nee, ja, 5-6 Stunden so, eher nicht, wa? Ich bin nicht so schnell wie dieses Tor. Nee, aber direkt, Kurzkonzerte macht er nicht. Nee, man kann sich schon auf Jute 2 Stunden einrichten oder sowas. Ne? Ach so, also nimm was zu essen mit und was zu trinken. Ja? Ja, klar. Rob, vielen Dank für deinen Anruf. Jo. Danke. Tschüss. Und Gruß an die Welt da draußen. Ja, okay, so. Tschüss. So, genau, also Fanny, nächsten Montag, nächsten Dienstag im Berliner Ensemble, unglücklicherweise schon ausverkauft. Ja, das gibt mir Anlass, darauf hinzuweisen, dass ich am Freitag wieder mal Videoschnipsle in der Volksbühne ab 21 Uhr und da irgendwie wahrscheinlich die Sozialdemokratie erklären werde. Ach, da wird jetzt so schön, Gedanken im Auto zu spielen, oder? Weil alle Dings wird alles blöder. Gott sei Dank haben wir jetzt Gerhard Schröder. Ja. Jetzt wäre natürlich ein Reim auf Müntefering angesagt, Fanny. Lass dir das durch den Kopf gehen, das wird wieder ein Lied. Dazu verlose ich dann ab Mitternacht 10-mal eine Freikarte. Da muss man dann genau ab Punkt 0 Uhr hier anrufen unter dieser Telefon, jetzt hat er hier irgendwie Mist gemacht oder was? Unter dieser Telefonnummer und einfach sagen Videoschnipsel und dann hat man schon eine Karte gewonnen, die ersten 10. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, und wir hören jetzt hier nochmal einen Song, der durchaus von Fanny stammt und dit fortsetzt, was wir nach den Nachrichten gehört haben, diesen plattdeutschen Rock'n'Roll und der mir doch durchaus erklärungsbedürftig scheint. Die Erklärung werden wir gleich hören. Hätt die Bögen getönt und die Knie weggejagt. Verwirrte der Busch mit Schwachtwitte wages, wer hätt in der Busch ab und lüge Floske Lorte, und wer will atte die Böhme ja Porte, wo die Ape sind drin rumgesprungen und wo Brüger Schuh und grün Blättes hunge. Ach, noch eins, die Tiet, fahnet Birke, Büschke, fahnet Dübels, Pech und van Brommele, wann des Ankohl und wann ekele Rape und gehen Elefante, gehen Lübe, gehen Ape. Wird die Ekerkes Nordbrogen gedriefe und wird die Ring van die Birke geriefe, die Dere kunstet nicht Gott schon nimme, die Frette mal watze Kriege kunne. Und wer aus Albu Schwäche teert, und worum hätt sich denn jene gewehrt? Ach, noch eins, die Tiet, wann ein Birkebüschke, wann ein Düvelsbeche und wann Brommele, wann der Sandkuhl und wann ekele Rape, und gehen Elefante, gehen Löwe, gehen Ape. Lorenz, die Tiet, fahnet Birke, Büschke, fahnet Tüvelsbeet und van Brommele, fahnet Sandkuhl und van Ekele Rape, und gehen Elefante, gehen Lüwe, gehen Ape, und wenn ich dann hüt, langs dem Maschelrottchorn, und sie in die Giraffe, die Kieke Storn, und sie in der Betrieb, und die Parchecke Ape, und noch de Lü, gut die Autos, die habe dann, denk ich, helf mich mal, mein Knien und mein Fass, und gehen Indianer und gehen welche was, ich hätt weniger Geld in der Gemeinde trug, er war frische Luft und unser Ruhm. So, Fanny, da war ja nun nichts zu verstehen. kann man ja erstmal so sagen. Ja, für euch nicht. Ich habe alles verstanden. Na, das war so ein, das war wirklich ein Protestsong. Und zwar hatten sie damals in unserem Wald. Und das war vielleicht schnell mal dazwischen. Das war im Grunde dein erstes Lied, hast du vorhin gesagt, oder? Ja, das war so mein, ja, vielleicht das zweite oder dritte, aber das war vor allem das erste, was ich öffentlich gesungen habe und wo ich so eine Reaktion gespürt habe, dass es die Leute berührt hat. Ja, und jetzt musst du mal erzählen. Ja, das ist die Geschichte von der Löwensafari. Die haben da, das gab's ja noch an ein paar Orten, auf jeden Fall einfach in Wald, und die haben ein Stück Wald eingezäunt und dann da irgendwie so alte Löwen vom Zirkus Althof reingetan. Und dann kamen halt die Leute mit ihren Autos an und haben sich die Löwen angeschaut. Auch richtig so Serengeti-mäßig, wie der gute Jimmick gewissermaßen, aus dem Polo raus Löwen angeguckt. Ja, ja. Und das wurde natürlich mit den Jahren, denn nur Löwen wurde natürlich zu langweilig, dann kamen Elefanten dazu, Giraffen, Affen, bis sie halt einen größten Teil vom Wald dann... Jetzt kannst du nochmal sagen, wo das alles stattgefunden hat? Direkt an der holländischen Grenze, da wo Holland ganz schmal ist, unten im Süden. Ja. Da gibt's auch, also geht's nach Belgien gleich rüber, und das waren dann auch die meisten, also die meisten Besucher kamen dann auch aus Belgien, kommt in dem Lied auch vor, die belgischen Busse, die dann da einrollten, ja, also Massenmenschen kamen dann da angerollt über die Grenze, standen kilometerlange Staus in den Hochzeiten da, ne? Und naja, und ich fand das eben nicht so toll, dass die unseren Wald da so mit mit Löwen und Elefanten. Mit belgischen Bussen und so, Löwen ja. da in Beschlag haben. Ne? Und das war eben das Lied gegen diese Löwensafari. Mhm. Das heißt, der erste Protestsong richtete sich hier nicht gegen Ölverklappung in der Nordsee, gegen Atomkraftwerke, gegen Frauenbenachteiligung, sondern gegen diese Löwensafari. Genau, ja. Das ist toll. Gibt es noch mehr Protestsongs in deinem Ripper oder in dem, was du so gemacht hast? Nee, ich glaube eher nicht. Also in der Zeit habe ich da nicht. Nee. Und hast du ja gesagt, es gab so Resonanz darauf, dass die Leute das schon irgendwie ganz gut fanden, dass sie merken, ja, dass das war toll. Ich habe da so im Jugendheim gespielt, und dann habe ich da die üblichen Sachen eben, die man damals spielt, Neil Young und Bob Dylan Lieder. Und das war immer ganz nett, ne, haben sie schön geklatscht und so. Aber als ich denn dieses Lied in der Mundart spielte, habe ich gemerkt, dass es die Leute doch so mehr anging. Ne? Und das war eine schöne Erfahrung. So wie alt warst du da? Da muss ich 17 oder 18 gewesen sein. Dem muss man sagen, du kommst also so ganz aus dem Westen Westdeutschlands, kurz vor Holland, aus einer Gegend, in der man noch... Ja, ich bin ja ein halber Holländer. Meine Mutter ist Holländerin, mein Vater ist Deutscher, und diese Gemeinde, wo ich herkomme, die war von 49 bis 63, war das holländische Kriegsbeute. Also ich bin praktisch in Holland geboren. Das ging dann 63, wurde das wieder deutsch, kam das wieder zurück. Aber das sind so 8 Dörfer. Ich glaube, ein bisschen nördlich gibt's noch mal so einen Fall. Also da haben die Holländer sich einfach so einen westlichen Zipfel gekrallt. Ja. Nicht Transitstraße durch, damit sie da Weg abkürzen konnten. Und nach 14 Jahren wurde das dann wieder zurückgegeben. Also auf jeden Fall auch eine Gegend, in der man die Hoffnung hatte, bessere schulische Leistung durch das Tragen einer, was mich total beeindruckt, durch das Tragen einer Eutermütze zu erreichen. Hast du gesehen? Ich habe jetzt vor ein paar Tagen so eine Karnevalssendung gesehen. Da sah ich einen sitzen mit einer Eutermütze. Mit einer Original-Eutermütze in Köln oder Düsseldorf oder das wo. Das ist mir auch endlos nachgeschlichen. Ich muss jetzt nochmal, oder du musst nochmal erklären, was eine Eutermütze ist, warum man die aufsetzt. Eine Geschichte, die du irgendwie vor 3-4 Jahren, als wir mal hier gemeinsam eine Sendung gemacht hast, erzählt hast. Ja, das sind Eutermützen, die eben sehr musikalisch machen. Im Grunde, je mehr Zitzen, desto harmonischer. Aber ist schon gewissermaßen ein abgeschnittener Euter einer geschlachteten Kuh, die dann also als Mütze gefertigt aufgesetzt wird und quasi für eine höhere Kopftemperatur und die Verdoppelung der chemischen Reaktionen im Kopf sorgt, und dann entsteht da irre Musikalität draus. Ja, ja. Hat man die jetzt abends dann praktisch nur im Bett getragen oder auch in der Schule oder auf der Straße nicht, oder? Nee, eher nicht. Nur im Bett. Also hatte schon eher im Grunde so eigentlich medizinische Funktion, so ein Volksheilmittel. Kann man sagen. Ja. Und du hast auch Eutermützen getragen, in welchem Alter ungefähr? Na, von 8 bis 18 habe ich die getragen, ja. Was, echt 10 Jahre? Wie denn abends immer im Bett? Nein, mir fällt es wirklich irgendwie ein bisschen schwer. Nein, also ich kann's. Ja, länger sollte man sie nicht tragen. Also wenn man sie zu lange, also Vor der Heirat sollte man sich schätzen. Aber du bist also wie so eine Nachtmütze eigentlich. Hast du die, wenn du ins Bett gegangen bist? Liegt aber die enger an natürlich. Ja. Die liegt also wirklich ganz eng an, dass da nichts dazwischen kommt. Und war, ich meine, das ist so komisch, weil für mich ist es natürlich irgendwie total fern, aber hatte da schon irgendwie eine Normalität und war hat so eine Normalität, braucht, dass irgendwie Kinder mit einer Eutermütze ins Bett geschickt wurden. Ja. Und müssen halt schwarz-weiße Kühe sein, wie wir damals mal. Du hattest doch mal so eine deshalb kam ich halt darauf, weil das eben die schwarz-weißen Kühe schon sein müssen und halt so ein normales rosa Euter. Rosa Euter. Und wie gesagt, die Geschichte ist mir extrem nachgeschlichen, weil du immer erzählt hast, dass es da ein Foto von dir mit Eutermütze gäbe und ich versprochen habe, das irgendwann mal ins Netz zu stellen. Und haben sich Leute jahrelang darüber beschwert, dass sie immer das Bild immer noch nicht im Netz zu finden sei. Gibt's ich finde das Foto wirklich nicht mehr. Ich finde das Foto. Ich glaube, meine Mutter rückt es nicht raus, weil ihr das natürlich peinlich ist. Wer hat schon gern ein Kind mit Eutermütze in der Presse, entlastet. Ne? Wie sahen denn deine ersten Begegnungen so mit Musik aus? Also sag mal, wenn man dich jetzt so hört, dann bist du ja quasi so Gitarre konzentriert. Ja, das war auch immer die Gitarre, die im Haus, also die Gitarre, mein Vater hatte eine Gitarre. Das war eigentlich auch das einzige Musikinstrument, oder? Ja. Mundharmonika ja, auch da, ja. Aber wie kann man sich so deine Jugend, 14, 15, 16 vorstellen? Was waren da so die Helden der Musik für dich? Ich habe schon früh gerne diese Troubadours gehört bei uns in der Ecke. Ne? Also diese Leute, die wirklich einfach zur Gitarre die Lieder in der Mundart eben gesungen haben. Ne? So volkstümliche Lieder. Das waren zum Teil, ein sehr berühmter war einer, der sonst auch Opernsänger, so eine sehr gute, ausgebildete Stimme hatte. Jo Ehrens, das war so der bekannteste eigentlich. Ja. Der ist irgendwie auch sehr jung gestorben. Hatte Boris Godunov, glaube ich, geprobt und ist wahrscheinlich durch diese Anstrengung, weil das wohl eine sehr schwere Arbeit ist, ist er auf dem Klo zusammengebrochen, glaube ich. Ja. Also, aber das klingt jetzt so wie Musik, die jetzt wissen wir was nicht privat bewegt hat. Darüber hört man ja dann auch immer noch Musik, um cool zu sein, die man dann durchaus auch wirklich cool findet. Also bei mir war es jetzt Hendrix oder irgendwie sowas. Für Punk war ich schon fast wieder zu alt oder oder so, hab davor noch Musik gehört. Ihr habt es da auch so, also weil du Neil Young erwähnt hast, ihr habt es da noch irgendwie so. Ja klar, die Neil Young, Dylan Cohen, aber ich fand eben auch immer Slade, Sweet und ja, so. Ich diesen super, Scheiß oder? Fand ich immer, also Glamrock, so ja, ist schon super, fange ich auch irgendwann mal wieder an. Ne? Ich habe schon so ein Glanzstoffkostüm und das geht irgendwie. Fanny, denn such doch vielleicht mal eine CD raus hier, die dem ungefähr, weil davon hast du jetzt nicht bei, was? Slade nee, haben wir nicht, haben wir nichts dabei, weiß ich nicht, was lief denn sonst in der Zeit noch? Höchstens ist was von Thin Lizzy dabei vielleicht. Ray Cooder, Jonathan Richman ist natürlich auch. Richman war auch in der Zeit. Thin Lizzy ist dabei, genau. Was wollen wir denn davon hören? Ja, von schön, Thin Lizzy. Whiskey in the Jar natürlich. Whiskey in the Jar, na dann hören wir jetzt Thin Lizzy. Whiskey in the Jar und reden dann darüber, wie es musikalisch mit dir weiterging und werden dann noch wieder ein bisschen telefonieren. Ihr habt dann in so 10 Minuten wieder die Gelegenheit, hier anzurufen, eure Fragen an Fanny loszuwerden. Hier erstmal von Thin Lizzy. Von wann ist denn jetzt? Steht da? Ja, nee, das steht 73. Da auf. 73. Schätze ich 72. Danach hast du dann schon auch so headgebanged und eng getanzt und so? Ja, ja. Sachen? Ja, oder? Ja. Also davon ist ja so ein Dorfleben nicht frei, oder? Nee, da klar, ja dann wir so einen originalen Beatabend da, ne? Und so ein paar Wie, was heißt denn, wie sah denn das? Musst du dir vorstellen, wie ein Saal. Ich schenke mir einen Beatabend, irgendwie 20 Leute mit einer Eutermütze. It's been hard days, night. Das sieht doch schon mal gut aus. Ne? Das sieht gut aus. 20 Leute mit Eutermützen. Warte, habt ihr dann so einen Jugendclub gehabt, oder was? Also den haben wir später selbst gemacht. Aus der holländischen quasi Gefangenschaft entlassene Dörfer? Mhm. Nee, da gab es dann auf dem Dorf gab's so ein paar Säle und da waren ein paar Jungs, die haben so alle 2 Wochen, glaube ich, so einen Beatabend veranstaltet. Ne? Das war dann praktisch der Event. Da wurde dann Flensi getrunken und man saß so in der Ecke rum oder hat man getanzt? Ja, Flensi, wir tranken natürlich holländisches Bier. Ach so. Und und dann liefen natürlich die Hits gerade, ne? Deutsch und Englisch. Unter anderem Thin Lizzy, oder? Wahrscheinlich, ja. that you love me. Never would you leave me. But the devil take that woman, for you know she treat me easy. But you're ring on a do da ma da. Chamber, but here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, but your ring, gonna do, gonna die. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, wieder mal so ein Moment, wo es schade ist, dass es sich nicht um Fernsehen handelt, war eben wunderbar. Tin Lissi. Zwei alte Säcke hopsen zu Berliner Rundfunkmusik hier im Studio rum und denken an die Tage, die besser waren als die heutigen. Fanny Van Dan, mit so einer Musik ist er groß geworden, mit so einer Musik bin auch ich durchaus groß geworden. Wir waren, wie hieß das Dorf, in dem du, aus dem du? Tüdern. Tüdern. Weil das ist aber auch schon ein toller Dorfname, oder? Also Tüdern. Da liegt man ja hier gleich an, so ein bisschen angetütert sein. Auf in unserem Platt heißt übrigens, wenn man das T weglässt, heißt Uddern eigentlich Euter. Fällt mir gerade ja, auf, das ist mir das erste Mal aufgefallen. Das erklärt's. Ich kriege noch. Genau, so, wir waren jetzt quasi in deiner Jugendphase, als du noch gegen Protestsongs, gegen Löwensafaris veranstaltet hast, Eutermütze getragen und erste Beatabende stattgefunden. Wann kam denn, wie kam es denn für dich dazu, so Songs zu machen? Also wenn man jetzt so die ersten Sachen gehört hat in Platt und den Protestsong, dann ist ja da nicht so, sagen wir mal, so ein Thin Lizzy Sound zu hören oder Slade oder Miriam. Ich habe ja aber nebenher schon noch andere. Ich habe ja in der Tanzkapelle gespielt, habe ich Bass gespielt, weil mein Vater in der Tanzkapelle war und irgendwann fiel der Bassist mal aus. Und habt ihr dann so die einschlägigen Sachen nachgeschrubbelt? Der Bassist, der hatte so eine Glatze und hat sich dann die Haare einzeln eintransplantieren lassen. Ja. Wie viele denn? Ganz viele. Der hatte ganz viele, rote Pünktchen auf der Glatze. Jedes einzelne Haar. Und für den bin ich dann mal eingesprungen. So, aber so einen richtig dichten Haarwuchs kriegt man dadurch nicht, oder? Nee, nicht. Das hat er nie mehr hingekriegt. Ja. Aber für den bin ich dann Karneval mal eingesprungen. So, hier, mach mal, weißt du, wie es geht. So, da geht's, tap, tap, tap. Ja. Und Karneval ging ja, alle waren besoffen. Und da kam ich dann so rein in die Tanzmusik. Ne? Und mit den beiden, mit meinem Vetter und mit dem Trommler habe ich denn auch, den ich schon aus Kindergartentagen kannte, da haben wir dann auch so was wie Rockmusik gemacht. Also es war ein bisschen, naja, sowas wie Rockmusik kann man schon. Aber schon, es ging schon gut ab. Ja. Ich weiß immer zum Lachen, wenn mein Vetter, der spiele gerne Blues. Traf nicht nur. Aber ging schon gut, ging die Post, ging schon gut ab. Sag mal, bevor wir vielleicht nachher dann so die späteren Sachen oder Projekte oder Leute, mit denen du zu tun hast, also jetzt so Tote Hosen, Lassie Singers oder irgendwie so, kannst du mal so aufzählen? Gibt es so eine Liste von so Bands, in denen du gespielt hast? Weil ich habe ja hier noch, wir haben ja noch irgendwie zum Beispiel das Hallo-Trio dabei. Ja, das Hallo-Trio. Die Nackte Mu. Ja, Nackte Mu war früher. So anfangs waren dann noch so, wie hießen, also Hirnriss hießen wir mal, wie hießen mal Dilettant Deluxe, die träumenden Knaben. Ach ja, da gab es so einige. Dilettant Deluxe, die träumenden Knaben. Das war jetzt alles noch in Tüdern oder? Nee, das war schon in Berlin. Wann bist du dann nach Berlin gezogen? Wie 78, alt warst du da? 20 war ich da. Mit 20 nach Berlin. Was hatte ich da nach Berlin jetzt? War die Liebe? War die? Nee. Ich bin über meinen der Bruder meiner damaligen Freundin war schon in Berlin. Und den haben wir öfter besucht und dann fand ich Berlin eigentlich ganz schön. So. Und da hast dann da schon Hirnriss oder Dilettantis klingt ja dann doch schon ein bisschen, wird nicht mehr platt gewesen sein und wird auch nicht mehr eine unverstärkte Gitarre. Nee, das war dann schon mit E-Gitarren und ziemlich chaotisch zum Teil, ja. Und da fing es ja an, man muss ja auch sagen, dass du eben nicht nur Lieder, also heute denkt jeder, wenn er Fanny van Dan hört, an deine CDs, an die Songs, aber so deine Kunstbemühungen oder diese irgendwie, wie immer man das nennen will, auch Quatsch machen oder hat er auch andere Bereiche von einem, was war das, von einem Jahr ungefähr? Ich bin ja dann erstmal hier in Berlin auf so einen Letteverein gegangen und habe da Grafik gelernt, sogar zu Ende gemacht. Obwohl ich das eigentlich nie machen wollte, Werbegrafik. Ich habe eigentlich immer schon gemalt, habe dann auch, glaube ich, schon 80, glaube ich, schon angefangen mit den Kunstausstellungen. Hast du eigentlich mal so ernsthaft in so einem bürgerlichen Beruf gearbeitet? Nee. So an so einem, irgendwie an so einem Bürotisch mit um 8 da sein, um 5 Feierabend? Nee. Ich habe mal so zwischendurch mal so eine ABM-Geschichte gemacht, so Kunst im Krankenhaus und sowas. Ne? Oder ich habe mal ein Jahr in einem Auktionshaus gearbeitet, so als Mädchen für alles. Aber so, nee, so Bürojobs habe ich nicht. Ja. Aber war für dich schon relativ früh klar, dass du eher Kunst machen wirst oder ja, so Sachen? Ja. Wie sahen deine Eltern das? Hatten die einzige so Alternative wäre eigentlich Fußball gewesen. Mit 17 habe ich mal kurz bei einem holländischen Zweitliga-Club trainiert und das hätte schon klappen können, aber dann gab es irgendwie so Querelen wegen Ablösesumme. Dann lag ich dann ein paar Monate auf Eis, dann war mir das zu blöd, echt? Ja. Und weil das aber damals schon... Kannst du mal die Höhe andeuten? Das würde mich ja interessieren. Ja, das war lächerlich. Das war Ablösesumme für Fanny van Dan. Die zahlten damals, glaube ich, 3000 Gulden regulär für einen Spieler, der vom Amateurclub kam. Und mein Dorfclub wollte aber 9000 Mark haben. Ja. Und weil das nur über die Grenze ging, unglückseligerweise, gab es da irgendwelche Statuten. Wie viel sind 3000 Gulden oder waren 3000 Gulden? Ja, wie Mark praktisch. Ja, war wie ja ungefähr eins. Ja. Und ich glaube, Gulden waren ein bisschen mehr damals. Ja. Naja, auf jeden Fall gab es da so Statuten, die das eben untersagten, dass ich die mussten sich da irgendwie einig werden, konnten sich nicht einig werden und dann ging das so ein paar Monate hin und her. Ja, und in der Zeit habe ich eigentlich meine Lust verloren. Aber sonst wäre ich vielleicht also mit Fußball... Das hätte ich schon auch gern gemacht. Sehe ich heute ja noch gern, ja. Und da hatten wir einen Trainer. Hattest du auch das Gefühl, dass du schon was drauf hattest oder begnadet warst, oder? Och, ich hatte schon Talent, glaube ich schon. Der Trainer, den die damals hatten, der ist dann, danach ist der nach Ajax Amsterdam. Also wenn der mich mitgenommen hätte, ne? Boah! Was? Echt? Das wäre doch was gewesen, oder? Fand ich mal dann bei Ajax Amsterdam, super. Das war doch schon so irgendwann auch die Zeit, wo die Holländer da, irgendwann waren die ja mal Weltmeister, wa? Wann war denn das? Ja, fast war. Ja, das war in der Zeit. Ja, das war genau in der Zeit dazwischen. Die waren 74 Vize-Weltmeister, 78 Vize-Weltmeister und ich war da, glaube ich, dann 75, 76 in dem Dreh, ich war nicht mal 18. Das heißt, wenn die Weichen ein bisschen anders gestellt wären und die gewissermaßen bereit gewesen wären, die Ablösesumme zu zahlen, hätte durchaus die reelle Chance bestanden, dass du Fußball-Vize-Weltmeister. Ich meine, da ging es schon ziemlich hart zur Sache. Toll. Dann hat man ja gemerkt, dann in dem Profibereich, da geht es natürlich schon, da wird man im Training nicht so geschont. Ich weiß, dann gab es noch so einen Altprofi, der früher so bei Borussia Mönchengladbach gespielt hatte, Arno Ernst, so ein Verteidiger wie Berti Vogts, so ein Kaliber. So Oberschenkel. wie Gerd Müller, würde ich sagen. Dieser Wahnsinnstyp, ja, der trat mir im Training fast mal den Kopf ab. Also fair, hart, aber fair, wie man so sagt. Aber das war schon kernig, ne? Hat mir aber schon Spaß gemacht. Aber wie gesagt, dann war dann schon immer der Zwiespalt Kunst und Fußball. Und ich hatte schon das Gefühl, so zusammen geht das schlecht, ne? Ja. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass ich es durchgehalten hätte. Also ich hätte es vielleicht gemacht und ich glaube, also Spaß gemacht hätte mir das schon und das wäre vielleicht auch gegangen, aber ich glaube, mein Herz wäre dann schon irgendwo Ja, naja, ist so ein Zwiespalt. Ich weiß dafür taucht ja dein Fußball aber doch recht wenig in deinen Songs auf, wa? Außer Uruguay fällt mir ein. Aber na, das ist vielleicht der Schmerz, den man nicht hervorrufen möchte. Gott, große Verdrängungsleistungen. So, na, ich würde sagen, Mensch, die Zeit rennt ja auch wieder weg. Du sollst ja gleich noch eine Geschichte lesen. Wir wollen noch eine Musik hören. Ich würde nichtsdestotrotz sagen, ihr habt jetzt wieder mal Gelegenheit, hier anzurufen und Fanny eure Fragen zu stellen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Wie gesagt, Fanny, am nächsten Montag, am nächsten Dienstag, also am 23. 24. Februar im Berliner Ensemble, abends um 19:20 Uhr. Eigentlich ist es schon ausverkauft. Wir verlosen nachher noch 3 Karten. Nichtsdestotrotz kann man wahrscheinlich auch versuchen, hinzugehen und sich da irgendwie ein bisschen durchzudrängeln oder die Gebäude zu stürmen. Das ist irgendwie Rock'n'Roll, irgendwie Fanny van Dunnen im Dings. Ist wie Bill Haley damals in der Waldbühne. Ansonsten, weil auch diese Koordination natürlich schwierig ist, ich will nochmal darauf hinweisen, ab Punkt 24 Uhr, aber das ist ja in 3 Minuten erledigt, könnt ihr anrufen und unter dem Stichwort Videoschnipsel 1 von 10 Freikarten für meinen Videoschnipsel-Vortrag am folgenden, jetzt am Freitag, also übermorgen um 21 Uhr in der Volksbühne gewinnen. Jetzt aber, wie gesagt, Fragen an Fanny van Dunnen möglichst schnell, möglichst präzise, damit wir, darauf freue ich mich ja auch, dann noch die Geschichte hören können. Und du hast ja noch irgendwie 3 Lieder eigentlich vorbereitet, oder? Ja, liegen dann, ein paar da, ja. Ja, ja, so, also dann ja. Vielleicht machen wir auch so einen kleinen Konzertblock oder müssen wir mal überlegen, wie irgendwie Spaß macht. Ja, so ein paar am Stück wäre vielleicht nicht oder schlecht. Oder ist vielleicht besser, genau. Ja, ja. So, hallo, wer bist denn du? Ja, der Stefan hier. Hallo, Stefan. Ja. Halt erstmal deinen Lieblingssong. Alles verkauft. Alles verkauft. Ach, ja, guck mal inne an. 100.000 Mark da. Ja. Ja, ja. Ah, das hört man ja an. 100.000 Mark. Ja, hätte man gern. Hätte man gern. Ja. Stefan, wie alt bist du? Oder, entschuldige, aber. Nee, ist okay. 24. 24? Ja. Ja. Erstmal, das Konzert fängt 20:30 an. 20:30, ja, gut. Ja, ich würde es auf meinen Karten so drauf. Ah. Ja, extra nach rausgucken, die Dinger. Ja, was ich fragen wollte, die Bilder, die du malst, Fanny. Ja. Kann man die irgendwann mal wieder sehen irgendwo? Die waren mal eine Zeit lang irgendwie in Berlin. Ja, die waren im April, glaube ich, ne, bei Enda zu sehen. Wenigstens ein Teil davon. Ich hatte eine schöne große Ausstellung in Duisburg jetzt im Herbst gehabt. Da hatte ich so 50% alte Sachen und 50 neue. Also auch 50 Bilder tatsächlich. Das waren über 100 Sachen, glaube ich. Ja. Die Ausstellung war sehr schön, aber war der Erfolg war eher mäßig. Verkaufst du viel von? Also in Duisburg habe ich, glaube ich, 2 Bilder verkauft. Nicht wirklich hier. Nee. Hast du die Ausstellung bei Endart gesehen in der Oranienstraße? Nee. Ah, die war toll. Ja. Die bei Endart ging mehr. Also bei Endart habe ich schon ganz anständig verkauft. Ne? Mhm. Aber im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, werde ich glaube ich erstmal nicht ausstellen. Ja. Ich hoffe nur inständig, dass Uruk, weil sich für die WM in Deutschland qualifiziert. Ja, ich auch. Wie sieht's denn gerade aus? Ich habe die. Keine Ahnung, die waren irgendwie Vierter gewesen. Die standen nicht so schlecht, ne? Habe ich auch gesehen, ja. Die spielen ja dann auch irgendwie 3 Jahre lang irgendwie, bis die da sich qualifiziert haben. Uh-huh. Und dann mal ein kleines Transparent machen, 3 Uhr auf engstem Raum. Naja. So. Hast du heute noch mit Fußball zu tun irgendwie? Also ich meine, du hast gespielt, aber hast du heute noch? Nee, ich spiele selbst nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch über meinen Kleinsten. Da war ich heute wieder beim Training. Der ist nun Torwart geworden. Was ist denn dein Verein eigentlich? Und hat letzte Woche die Bude wieder vollgekriegt. Einmal 8, ach echt? Ja, 8-0 und so. Aber er hält gut, also es liegt nicht liegt nicht unbedingt an ihm, aber. Hast du einen Verein? Ach nee, sage ich nicht. Sagst du nicht, gut, ja. Ich meine, ich komme aus dem Kölner Raum, kann man sich ja vorstellen, was für ein Verein. Okay, Stefan, vielen Dank für deinen Anruf, ja. Danke. Tschüss. So, hallo? Hallo? Ja. Hallo. Videoschnipsel. Wer bist du? Nee, ab 0 Uhr, genau. Ab Punkt 0 Uhr, keine Sekunde vorher. Okay, super. Hallo, wer bist denn du? Jo, hi, Ole hier. Hallo, Ole. So, dein Lieblingssong? Naja, dann muss ich mich jetzt mal entscheiden zwischen Kapitalismus und was ich auch noch cool finde von einem älteren Album wäre Anita war ein Junge. Mhm. Kick an. 2-mal genannt, Kapitalismus und Anita. Jo. Ole, ja, deine Frage an Fanny. Meine Frage, also erstmal vielleicht eine blöde Frage. Vielleicht werdet ihr mich auch auslachen, aber ist Fanny von dann dein bürgerlicher Name? Nee, natürlich nicht, nee. Gut, und wie bist du darauf gekommen? Fanny war immer schon mein Name eigentlich. Und von dannen habe ich dann irgendwann mal, glaube um 80 rum, habe ich das dazu getan. Ja. Aber kam schon dann vom Holländischen so? Ja, ich dachte, das hört sich an wie Holländisch, das nehmen sie mir ab, ne? Und wie heißt es dann richtig? Sage ich nicht. Okay, egal. Und dann noch eine andere Frage, wo wir schon bei der Politik vorhin waren. Musst du auch nicht beantworten, aber warst du wählen beim letzten Mal und wenn ja, was? Lass mich überlegen. Kannst du auch überspringen, natürlich. Nee. Wobei, wenn man die Gedanken im Auto da ist, oder Nachdenken im Auto da ist, halt irgendwie relativ klar. Also wahrscheinlich habe ich SPD und Grüne gewählt, in irgendeiner Kombination. Frag mich nicht, welche, aber ich wähle dann immer so, dass es günstig für uns alle ist. Und würdest du es zum jetzigen Zeitpunkt wieder tun? Naja, also... hast du eine Alternative? Naja, keine gute. Eben, ne? Aber ich meine... Also ich finde, man kann zu der Regierung jetzt stehen, wie man will. Die machen natürlich viel Bockmist, ja. Aber ich denke, die haben ja viel in Gang gebracht, was unter einer CDU-Regierung überhaupt nicht angedacht worden wäre, ja. Also ja. Was, die ganze Scheiße, die CDU unter der Decke gehalten hat, die ganzen Jahre, die ist jetzt wenigstens mal hochgekommen, ne? Mhm. Also von Problemlösungen sind wir natürlich weit entfernt, aber wenigstens sind Sachen diskutiert worden, die bei der CDU gar nicht aufs Tapet kommen, ne? Also von daher, man tut sich immer leicht zu sagen, SPD, CDU, gleiche Scheiße, ne, das würde ich nie sagen, so ist es auch nicht, ne. Ja. Gut. Okay. Das zur Politik. Vielen Dank für den Anruf, ja? Jo, danke, ciao. Okay, tschüss. Tschüss. Fanny, dann würde ich sagen, dann liest du jetzt, oder? Ja, lese ich was vor. Bisschen was vorlesen, genau. Ja. Ich suche dann vielleicht nochmal so als Übergang eine kurze Musik raus und dann ist ja schon wieder ein Fritz-Kurz-Info. Ja. Was? Ja, du wirst ja jetzt sagen, was du liest, wa? Ich muss jetzt sagen, keine Frage stellen. Der Weltcup. Der Weltcup, ja. Wir saßen bei Tobias Mutter in der Küche und wussten nichts Rechtes mit uns anzufangen. So ein grauer Regentag. Habt ihr die Depeche Mode-Platten schon alle durchgehört? Fragte die alte Frau. Wir nickten stumm. Warum bastelt ihr dann keine Eichelmännchen und lasst sie gegeneinander kämpfen? Wir haben keine Lust, in den Wald zu gehen und Eicheln zu suchen, sagte Lydia. Wir wollen gar nicht rausgehen. Und wir wollen auch nicht immer kreativ sein, sagte Tobias. Immer machst du irgendwelche Vorschläge, was wir machen könnten. Aber es sind seit über 30 Jahren immer die gleichen. Fernsehen, Musik hören und Eichelmännchen basteln. Und Sex und Fußball spielen, ergänzte Tobias Mutter. Ja, sagte Tobias, mehr fällt dir nicht ein. Ich finde, das ist schon eine ganze Menge, wehrte sich Frau Lang. Es kommt ja auch nicht so sehr darauf an, was man tut, sondern vielmehr, wie man es tut. Wir stöhnten. Fängst du schon wieder damit an, rief Tobias. Versteh doch endlich, dass wir anders sind als du. Wir wollen nicht die ganze Zeit aufmerksam sein und irgendwas erleben oder groß was fühlen. Wir möchten manchmal einfach vor der Glotze liegen und weiter nichts. Nur da sein, verstehst du? Nur die Helligkeit und wir. Ist jetzt das Licht schon eine Droge? Fragte Frau Lang. Betäubt euch jetzt schon die Strahlung des Bildschirms? Seid ihr schon so sensibel? Wir staunten über die alte Frau, sowas von geistig rege. Trotzdem wollten wir unsere Ruhe haben und gingen nicht mehr auf sie ein. Sie ließ nicht locker. Ich habe einen ganzen Schuhkarton voll Eicheln, den könnt ihr haben. Zahnstocher gibt es auch genug. Wir gaben nach, ich glaube mehr aus Mitleid. Sie holte die Sachen. Wir bauten die Eichelmännchen und gaben ihnen Namen. Das erste hieß natürlich Hans Eichel und das zweite Oliver Kahn, weil der gerade der beste Deutsche war. Aber dann gingen wir zu den wirklich berühmten Leuten über. Napoleon, Hitler, Genghis Khan, Jesus, Mao. Und Bianca sagte, jetzt wird es aber auch mal Zeit für eine Frau. Erst noch Stalin, sagte Jeremy. Und Nelson Mandela und John Lennon und Pelé. Mutter Teresa, rief Lydia. Zu verschrumpelt, sagte Tobias. Guck dir mal bitte diese glatten Eicheln an. Er hielt ihr eine vor die Nase. Das soll Mutter Teresa sein. Ich finde, wir sollten keine Frauen nehmen. Frauen und Eichelmännchen, das geht einfach nicht zusammen. Uns fallen ja auch gar keine richtig guten Frauen ein. Madonna, rief Lydia. Und die Jungfrau von New Orleans. Da mussten alle lachen. Na endlich, rief Tobias' Mutter. Endlich lacht ihr mal. Ich denke, ihr seid die Spaßgeneration, aber richtig freuen könnt ihr euch. Spaß und Freude ist ja auch nicht dasselbe, unterbrach sie Bianca, um gleich darauf Maria von Welser zu rufen. Wer ist das denn? Fragte Jeremy. Die hat früher mal die Frauensendung Mona Lisa moderiert, sagte Bianca. Und danach hat sie noch was moderiert, das habe ich aber vergessen. O je, rief ich, du kannst doch Maria von Welser nicht auf eine Stufe mit Madonna oder Mao stellen. Da können wir ja gleich Mutter Beimer oder Yvonne Katterfeld dazu nehmen. Warum denn nicht, rief Lydia. Die Eichelmännchen müssen ja auch nicht alle gleich wichtig oder prominent sein. Das ist doch sowieso viel lustiger, wenn nachher, sagen wir mal, Teresa Orlowski gegen Buddha kämpft. Stimmt, sagte Tobias. Und auch die anderen pflichteten mir bei. Ich schlug vor, für jedes Eichelmännchen zur besseren Unterscheidung ein buntes Fähnchen zu basteln, um das Spiel auch optisch interessanter zu machen. Wieder stimmten alle zu. Auch Tobias' Mutter hatte sich jetzt dazugesetzt und qualmte uns mit ihren Polo-Zigaretten voll. Sie hatte 40 Jahre HB geraucht und vor 2 Monaten die Marke gewechselt. Egal, sie störte ja nicht weiter. Das Spiel fing an. K.O.-System. Für jedes Eichelmännchen wurde einmal gewürfelt, bei Unentschieden nochmal und so weiter. Hitler flog schon in der ersten Runde gegen Sissi bzw. Romy Schneider raus. Aber Mussolini kam ins Halbfinale gegen Astrid Lindgren. 3-3, dann 4-4. Schließlich zog die legendäre Schwedin mit einem 6-2 ins Finale ein, wo sie dann unglücklich mit 5-6 gegen Montezuma verlor, den wir eigentlich nur reingenommen hatten, um die 36 vollzukriegen. Und ehrlich gesagt wollten wir erst Reinhold Messmann nehmen. Doch weil wir mit Hitler, Schwarzenegger und Toni Polster schon 3 Österreicher hatten, sagten wir, nee, das wird zu viel. So kam Montezuma rein und er gewann das Pfingstturnier um den Regenwetter World Cup 2001, obwohl das Endspiel, wie alle fanden, 2 Sieger verdient gehabt hätte. Allein schon wegen Pipi. Bitte mach mir ein Kind, sagen so viele Frauen, weil Kinder die Zukunft sind, in die wir gerne schauen. Der Mann sagt okay, wird sofort gemacht. Und nachher finden sie, das hat's jetzt vollgebracht. Und so entstehen Kinder, die allermeisten. Dabei können die Eltern sie sich gar nicht leisten. Sie werfen die Bedenken fort wie einen Lottoschein. Sollen sich denn nur die Reichen über Babys freuen? Bitte mach mir ein Kind, sagen so viele Frauen. Weil Kinder die Zukunft sind, in die wir gerne schauen. Der Mann sagt, okay, wird sofort gemacht. Und nachher finden sie, das hat's jetzt vollgebracht. Das macht so irre glücklich und entspannt den Nu. Und beantwortet die Frage, was kann ich für Deutschland tun? Doch manche Männer sind anders, die sind unsozial. Die wollen sich nicht vermehren, das ist denen egal. Und wenn die Frauen sie bitten, hört man sie verneinen. Baby, sei mir nicht böse, blas mir lieber einen. Bitte mach mir ein Kind. Weil Kinder die Zukunft sind, in die wir gerne schauen. Der Mann sagt, okay, wird sofort gemacht. Und nachher finden sie, das hat's jetzt vollgebracht. Fanny van Dannen, hier noch 1,5 Stunden zu Besuch im Sprechfunk. Ich will nochmal die ganze Verlosungsscheiße kurz erklären. Jetzt kommen wir gleich Fritz Kurzinfo und danach habt ihr die Gelegenheit, 3x1 Freikarte für das Konzert am folgenden Dienstag im Berliner Ensemble zu gewinnen. Beziehungsweise euch 3x1 T-Shirt zu gewinnen. Also 6 Sachen sind zu gewinnen, 3x1 Freikarte. Ein T-Shirt nach dem Fritz Kurzinfo. Da sofort hier anrufen und gewinnen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer

Ich spreche ja unten auf Musik drauf. Ich will nur sagen, die Karten für den Dienstag sind weg. Es stehen noch 3 T-Shirts zur Verlosung, wenn man eben diesen spezifischen Frauennamen zu nennen weiß beim Kollegen Kerkhoff. Die frühe Françoise Hardy von 1962. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hier zu Besuch im Studio, Fanny van Dunn. Ich freue mich sehr darüber, der auch bereit ist, eure Fragen zu beantworten. Im Moment jetzt nicht, weil noch die Verlosungsaktion läuft, wo ich mir sicher bin, dass die T-Shirts auch gleich alle weg sein werden. So, wir sind jetzt von Tüdern über gewissermaßen Ajax Amsterdam jetzt in Berlin, so halbwegs gelandet. Da und haben ja jetzt auch schon in den Fragen, tauchte das schon auf irgendwie, dein Kunstmachen schon erwähnt. Wenn man jetzt so Bandnamen hört und sich so an die 80er Jahre erinnert, wie war das, Hirnriss, Dilettant Deluxe, dann war der doch schon eher so ein bisschen wild, laut, Avantgarde, Punky, oder? Ja. Ziemlich chaotisches Zeug war das, ja. Also du warst dann schon so richtig so, nenn doch mal so Leute, kennt man da so, also sowas, wie Blixer Bargeld oder irgendwie sowas, waren das so Leute, mit denen du da irgendwie zu tun hattest? Nee, oder? Nee, ja, der hat mir mal einen Verstärker kaputt gesungen, aber sonst hatte ich eigentlich mit dem nichts zu tun. Nee. Aber das waren dann schon so die wilden 80er Jahre in West-Berlin. Fand ich aber gut, die eigentlich Neubauten waren anfangs sehr, sehr gut, ja. Ja. Tödliche Doris, ja. Wo jetzt irgendwie immer noch... Ja, das Kings waren damals die Kings, ne? Die einstürzenden Neubauten, Tödliche Doris, das waren so die angesagten Leute. Ne? Ja. Mutter, nee. Das sind ja so Sachen, die ich auch mal wieder in Zerne spiele. Ja. Wolfgang ja. Müller, der alte Elfenforscher. Ja. Aber das war schon, also weil wir also sagen mal unsere, jetzt... Also meine Sachen haben es ja eigentlich nie so richtig auf die Bühne geschafft. Das ist meistens vorher schon wieder auseinandergebrochen. Ne? Das waren immer nur sehr kurzzeitige... Aber das war dann schon immer so ein Bereich so zwischen irgendwie Galerien, Clubs, so Mini-Konzerte. Ja, 84, 85 haben wir ja dann auch 2 Jahre eine Galerie gemacht. So eine Discount-Kaufhaus für Kunst haben wir das genannt. Da sollte eben Kunst günstig verkauft werden. Junge Kunst für junge Leute haben wir uns gedacht, ne? Ja. Guck mal, der gibt dir Zeichen. Ach so, ja, also okay, die Karten sind weg, die T-Shirts sind weg. Im Moment hat es jetzt irgendwie gerade keinen Sinn anzurufen. Ah, das ist auch alles schwierig hier. Ich will bloß nochmal... Ja, spiel mal was von der Nackten Mu. Das haben wir nämlich damals in der Galerie, haben wir damals die Musik gemacht. Warte mal, ich wollte nochmal zurückkommen auf das Hallo-Trio. War das früher? Das war so vor... So um 90 rum muss das gewesen sein, 89, 90. Ja. Bevor dann diese Coons und Gildo Horns, ne? Also, damit bist du dann aber auch schon irgendwie so rum mit drei Leute, du, zwei ja, andere? Ja, wir waren zu dritt, wir haben dann hier einfach immer auf Hochzeiten und so gespielt, ne? Die dachten immer, wir kämen aus dem Osten, weil wir so bescheuert aussahen. Gott. das war dann so Hochzeiten, also es waren jetzt nicht so die Szene, seltsamen Szene. Ja, wir haben auch manchmal so Szene, wir haben auch schon auf dem Schiff gespielt schon. Das waren eigentlich die schönsten Abende, wenn man denn verstanden wurde, ja. Ja. Auf den Hochzeiten wurde man dann doch etwas fremd angeguckt. Ich will bloß mal kurz andeuten, weil der zu geheimnisvoll klingt. Hallo Trio. Jetzt fällt mir erst auf, ist ein super Wortspiel. Also das eigentlich merke schon, jetzt ne? erst. Krass, das Hallo Beste. Trio, nicht. Naja, weil Weihnachten ist geschenkt. Ah, das war auch eine super Bemerkung. Ich spiel mal kurz einen Song an vom Hallo Trio, oder? Dass man mal einen Eindruck kriegt. Oder vielleicht lassen wir ihn irgendwie auch durchlaufen. Klingt ein bisschen matschig, aber eben, man hört dann deine wunderbare Stimme, hört man doch schon raus dann. Ja, versuch mal. Tante Pita nimm dich in Acht, Lula, Lula, Lula, Rosa. So schlaf mal Nita, glaub mir, Tante Pita, denn ich weiß ganz genau Bescheid. Kuba, Kuba, Kuba, Kuba, Kuba, Nero, Kuba, Kuba, Nero, sagen so gerne beim Scheine der Sterne. Sei mein Oh, oh, oh, Kuba, Kubanero, Kuba, ach, Kubanero, sagen das leider nicht nur eine allein. Grüß mich einmal, grüß mich zweimal, grüß mich dreimal, heute Nacht. Alles hundert, alles tausend, tausend Fahrten, Freude macht. Alle Sterne der Nacht sind für uns nur gesagt. Auf der Vollmond der Nacht sind herrlich, verliebt in mich. Was Papa sagt, egal, was Papa sagt, egal. Ich sag immer noch mal, ich bin auch verliebt in dich. Grüß mich einmal. Zweimal, grüß mich dreimal, heute Nacht. Weil es hundert, weil es tausend, tausend Fachen, Freude macht. Weil es Freude macht. Das Hallo-Trio mit Fanny van Dannen. Oder habt ihr echt ernsthaft so Hochzeiten bespielt und die Leute waren dann auch halbwegs glücklich über das, was ihr da. Na, da gibt's zum Beispiel so eine, dieser Satz aus Naturfilme, wir lieben uns total, der stammt von so einer Hochzeit. Das hat der wirklich ein Bräutigam zu einer, zu einer Braut gesagt, wir lieben uns total. Das sind dann schon so Sätze, die dir ins Ohr springen, aus denen später mal Lieder werden. Ja. Nicht schlecht. Das Hallo-Trio. So. Ich würde sagen, jetzt kann man hier wieder noch mal ein paar Fragen an Fanny, also gerade in der Situation, wo mir die Fragen aussehen, habt ihr jetzt die Gelegenheit, hier einzuspringen? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Genau, jetzt wieder, ich will vielleicht mal erzählen und andeuten, wie es weitergeht. Jetzt also ihr Fragen an Fanny van Dannen, dann kommen wir nämlich zu die nackte Mu, da muss Fanny ja noch ein paar Sachen erzählen und spielen dann davon einen Song und dann wird im Grunde der Konzertblock von heute eröffnet. Dann greift Fanny hier im Studio zur Gitarre und singt ein paar Songs, die dann wahrscheinlich eher nicht auf irgendwelchen CDs zu finden sind, oder? Sind dann eher neuere Sachen? Nee, die sind nie irgendwo zu finden. Lauter schicke neue Sachen, genau. Und in der Zeit ab 0 Uhr, gewissermaßen die Videoschnipselverlosung, da können, aber da singt Fanny dann praktisch parallel dazu und ihr könnt dann eure Bandgeräte laufen lassen. So, hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Bill. Hallo Bill. So, jetzt erstmal dein Lieblingssong von Fanny? Da entscheide ich mich zwischen Hallo Heimat und Mädchenmusik. Ich glaube, ich nehme Mädchenmusik. Schön. Genau. Ja, nein, weil Fanny freute sich und machte gleich so ein zwinkerte Mädchenmusik. Hallo Heimat, Mädchenmusik. Ist das ein guter Song oder nicht? Ja. Ist ein guter Song. Nee, ich habe den gerade, habe ich kurz noch vorhin erzählt, ich habe den gerade in Dresden gespielt als Zugabe. Und da sagen die Leute so schön mit, ne? Ja. Ja, wunderbar. Nee, das ist ein schöner Song. Ja. So, meine Frage darf ich gleich stellen, ja? Ja, klar. Und zwar, ja, die bezieht sich natürlich auf die Inspiration. Woher beziehst du die so? Also, ich meine, warum tust du das? Also, warum schreibst du so, wie du schreibst? Weil das ist jetzt bestimmt eine schwierige Frage für einen Künstler, wenn man jetzt beantworten soll. Ja, weil dann kann man sagen, von überall her, die Beobachtung und alles spielt eine Rolle. Aber jetzt mal speziell auf dich bezogen. Was meinst du denn da so? Tja, kann ich dir nicht viel erzählen, ne? Kannst du mir nicht viel erzählen? Nee. Es kommt einfach so? Ja, da gibt's auch keine Tricks oder... Nee, wüsste ich nicht, was das... Nee, ich meine jetzt zum Beispiel, du sitzt im Café und dann laufen ein paar Leute vorbei und die Kellnerin verschüttet den Kaffee und dann denkst du dir so, ach, schreibe ich mal ein Lied drüber. Oder kommt es mehr so halt so aus dem Inneren her, dass man so überlegt und dann... Ja, die Einfälle kommen eigentlich einfach so, weißt du, die hast du oder nicht. Also da ist eigentlich auch kein äußerer Anlass für nötig, nicht? Das kann also auch passieren, wenn drumherum nichts geschieht, ne? Ja, und dann vielleicht noch eine kleine Frage, weil die war jetzt schnell beantwortet, und zwar eben als Kuttner Bitte mach mir ein Kind gespielt hat, das klang ganz anders als auf der CD, die ich habe, und ja, wieso sind denn die Lieder denn verschieden? Die war nochmal im Bootleg, das war auch so ein Mitschnitt des Weihnachtskonzertes 2002. Ja, genau. und wieso sind die denn, also sind vom Publikum abhängig oder warum sind die denn anders gespielt? Kann auch die Aufnahmequalität verschieden sein, ne? Vielleicht ist die vom Bootleg sogar besser. Nee, ich meinte jetzt nur wegen, weil also es war jetzt nicht eine Aufnahmequalität. Nee, aber das ist natürlich auch so live, das verändert das schon, oder? Man hat ein anderes Tempo, eine andere Lautstärke, einen anderen Eben, Punkt. Das kann auch mal ein anderes Tempo sein oder überhaupt die ganze Atmosphäre kann anders sein. Ja, gut, okay. Und dann denkst du dir so das aus, wie du das gerade machen willst, ja? Meinst du jetzt, wenn ich singe? Ja, genau. Wenn du ja, das passiert einfach so, da denke ich nicht groß, aber das hat einfach mit der Tagesverfassung dann zu tun. Ach so. Wie fit man ist oder auch wie man gerade drauf ist. So entsteht dann vielleicht mal eine andere Fassung von, also kommt immer drauf an, ne? Du fragst genau, Bill, machst du auch Songs? Nee, ziehst dich auch auf die Bretter, die die Welt bedeuten? Nee, ich schreibe mir so andere Sachen, Gedichte und Geschichten und so. Ah ja. Und ja, da wollte ich einfach mal fragen, wie das genau. Ja, das ist immer sehr von der Stimmung abhängig, in der man gerade ist, ne? Ich hätte mir dich jetzt auch völlig anders vorgestellt. Ich hätte jetzt nicht so einen melancholischen Menschen da vor mir immer erwartet, aber das ist ja wahrscheinlich auch wieder von der Stimmung abhängig. Und deshalb weiß ich nicht. Das steht noch nicht so. Weil so eine gewisse Grundmelancholie ist nicht von Schad, oder? Wenn man die Sachen macht. So ja gar manchmal sehr nützlich. Okay, Bill, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, will die anderen auch nicht aufhören. Denn tschüss. Danke, dir auch. Hallo? Ja, hallo, hier ist Tom. Hallo, Tom. Meine Frage an Fanny ist als Fußballfan, wie er das am Dienstag machen will. Ich habe da auch schon eine Eintrittskarte. Am Dienstag spielt ja Bayern gegen Real. Gibt es da Monitore im BE? Ja, ist keine schlechte Idee. Obwohl, Bayern macht das schon, da brauchen wir gar nicht gucken, oder? Na, das ist ja auch erst das Hinspiel, also von daher ist es nicht so wichtig. Aber ist das denn in München oder in Madrid das ich erste? Ich bin zuerst in München, ja. Ach so, naja. Na, da wird sich noch nicht viel tun. Das ich schätze mal 0-0. Okay, Tom, das war die Frage, ja? Das war's, ja. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss, hallo. Hallo. Hi, Kuttner. Hallo, wer bist denn du? Ich bin deine Mutter. Ah ja. Ja. Ich mach mal weiter, oder? Hallo, wer ist denn da? Ja, hi, hier ist Jürgen. Hallo Jürgen. Ja, also. So, dein Lieblingssong von Fanny? Psychiater. Gut. Okay, und deine Frage an Fanny? Und zwar wollte ich wissen, weißt du noch, wie du damals auf Tarzan ist tot gekommen bist? Lass mich überlegen. Tarzan ist tot, weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Schade. Nee, hätte ich dir gerne erzählt, mir fällt's nicht hätte ein. Ich auch gern gewusst. Ich weiß nur, dass diese eine Zeile, die Zeile aus dem Lied mit den Unterhosen, die ist von unserem zweiten, von Dion. Der hat mal gesagt, also Tarzan und Jesus haben die gleichen Unterhosen. Ja. Aber ich glaube, das habe ich jetzt nicht Dadurch bin das ich ist dieses Inspirationsmoment. Man denkt immer genial ausgedacht, aber die eigentliche Kunst ist ja, so einen Satz zu hören und ihn nicht zu vergessen, oder? Ja, aber ich glaube, das habe ich jetzt, das hat mich jetzt nicht auf diesen Song gebracht. Das habe ich nur nachher noch eingebaut. Da. So war das eher. Ja, und dann, ein Kumpel von mir will eine Band gründen und die haben halt überlegt, ob sie dich covern. Nun wollen wir uns rechtlich informieren, ob das denn in Ordnung geht. Ach. Ihr könnt doch singen, was ihr wollt. Wer kann euch das verbieten? Super. Klar. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Ja. Gut, tschüss. Ciao. So, dann treten wir jetzt quasi eigentlich in den Konzertblock ein, der eröffnet wird von Die Nackte Mu. Kannst du nochmal erklären, wer Die Nackte Mu wann war? Das war Klaas Mehlob und ich. Klaas Mehlob spielte in einer sehr guten Band damals um 84 rum oder 83, 84, glaube ich, war das. Die hießen Temple Fortune. War eine sehr gute Kreuzberger Truppe und die haben es da leider nicht geschafft, bekannter zu werden. Die hätten sehr groß sein können. Klaas hat da Orgel gespielt. Und wir haben uns dann in der Galerie getroffen und dann so öfter zusammen was gemacht. Er mit der Orgel und ich mit einer E-Gitarre. Und davon hören wir jetzt was, glaube ich. Ihr habt davon Auftritte oder ist es jetzt bloß im Probe? Ein paar mit Auftritte haben wir gemacht, ja, aber nicht viele, 4, 5, 6 oder sowas. Wir hören jetzt North State Woman, so heißt die CD auch, die Nackte Mu, ist schon ein bisschen arty, ist schon irgendwie Kunst, so geniale Dilettanten, oder? Sind ja sehr verschiedene Geschichten drauf und Fanny wird danach direkt übernehmen und den Konzertblock eröffnen, oder? So machen wir es. Okay, hier ist die Nackte Mu mit North State Woman. Comes up to me and says, hey, hey, hey, hey. I also say, hey, hey, what can we do together? Siehst du, als ich jetzt in Bremen war, da wohnt der Klaas jetzt und da habe ich mir gedacht, da singe ich ihm dieses North State Woman nochmal auf Deutsch und dann heißt das eben Frau aus Bremen. Eine Frau mit Sonnenbrille kommt auf mich zu und sagt, hey, hey, hey, hey. Ich sage auch, hey, hey, was können wir zusammen machen? Frau aus Bremen, Frau aus Bremen. Sie sagt mal überlegen, sie sagt, wie wär's mit Gummitwist, mit Gummitwist. Ich sage, meinst du nicht, dass du aus dem Alter raus bist? Zwar aus Bremen. Sie nimmt die Brille ab und sagt, vielleicht hast du ja eine Idee, eine Idee. Ich überlege lange, doch dann sag ich nee, nee, nee, nee. Denn wenn ich unter Druck steh, fällt mir nie was ein, nie was ein. Sie sieht mich an und sagt, es muss nichts Originelles sein. Ich sag, wie wär's mit Rock'n'Roll und bestell uns noch zwei Pilz, zwei Pilz. Sie setzt die Brille auf und lächelt, nenn es wie du willst. Frau aus Bremen, Frau aus Bremen. Frau aus Bremen. Jetzt singe ich ein Stück, das heißt Antike Lampen. Du fliegst durch die Stadt wie ein sehr schweres Blatt. Deine Jacke ist mit Wind gefüllt. Deine Augen suchen halt an populären Zeichen und du hast dich in Schweigen gehüllt. Du hast 200 Worte auf den Unterarm gekritzelt, es sind sehr schöne Worte dabei. Und jetzt brauchst du nur noch ein gutes Erlebnis, ein Jobangebot oder zwei. Und da sind sie, die antiken Lampen, die dein Bewusstsein so warm beleuchten. Und du siehst all die Leute und du bist dir sicher, dass sie auch solche Lampen bräuchten. Sie wollen den Vertrag nicht verlängern, sie schätzen dich nicht mehr so stark wie früher ein. Du denkst, na denen werde ich's zeigen, obwohl du weißt, sie haben recht. Warum versuchst du es nicht mal als Landschaftsmaler, fragte dich eine alte Freundin. Sie hat früher mit Performances Furore gemacht, jetzt hat sie einen reichen Mann. Mach sie an, die antiken Lampen, die dein Bewusstsein so warm beleuchten. Mach sie an, die antiken Lampen, von denen du glaubst, dass sie alle bräuchten. Weißt du noch die Party im August an diesem See? Da waren wir vorher noch nie. Als die Gastgeberin, die Agnes hieß, ihr seid alle so verdorben, schrie. Und niemand reagierte und wir schwammen zu der Insel und auch wieder zurück nonstop. Und als sie dann mit ihrer Frauenband spielte, sagte jemand Menopausenpop. Ja, da waren sie, die antiken Lampen, die dein Bewusstsein so warm beleuchten. Und da waren all die Leute und ich war mir nicht sicher, ob sie auch solche Lampen bräuchten. Jetzt sag mal was, jetzt sag mal was. Sag mal, was das alle angeht. Jetzt sag mal was, jetzt sag mal was. Jetzt sag mal, was das alle angeht. Ich habe hier irgendwo Beifall, glaube ich, oder? Muss mal kicken, ob ich hier irgendwo habe. Genau. Ich denke mir den Beifall.

Ich würde vorschlagen, ich spiele zu deiner Entspannung mal bitte. Eine der Musiken, die du hier mitgebracht hast, oder? Dass wir mal kurz Luft holen können. Ja. Ich habe mich jetzt für... Es gibt ja irgendwie eine Menge Sachen, wo wir, glaube ich, irgendwie ungefähr den gleichen Geschmack haben oder übereinstimmen oder ich die CD so auch habe. Ich habe jetzt eine große Favoritin auch von mir, aber rausgesucht, Billie Holiday. Ja, super. Mit God Bless a Child. Das ist ja eine wunderbare Aufnahme. Ich bin gespannt auf die hier. Billie Holiday. Shall get them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Guten Tag, mein Name ist Jürgen Kuttner, ich bin Marketing-Experte meiner selbst, der Videoschnipsel-Vortrag, der findet echt am Donnerstag statt. Also alle, die jetzt eine Karte gewonnen haben, die können sie am Donnerstag in der Volksbühne einlösen, am Donnerstag um 21 Uhr. Du spielst aber am Montag und Dienstag nächster Woche, oder? Oder? Ich aber gewissermaßen am Donnerstag. Ist das eine Scheiße? Ist dir doch schon mal passiert? Also irgendwie so, ich komme auch schon mal durch. Ist aber schon blöde, oder? Ist wenn man blöde. Irgendwie dran ist. Ich bin aber auch fest davon ausgegangen, dass ich Donnerstag, Freitag dran. Also, es ist Donnerstag. Wer da jetzt hingehen will, muss er am Donnerstag hingehen. Und wer eine Karte hat, hat die für einen Donnerstag gewonnen. Vielen Dank der Hörerin, die nicht davon ablassen wollte, darauf hinzuweisen, dass diese Veranstaltung, die Videoschnipselvorträge am Donnerstag sind und nicht am Freitag. Am Donnerstag, sie hat ja nämlich eine gekaufte Karte vor sich liegen, da steht aber Donnerstag drauf. Ah, ist das peinlich! Na, wieso? So. Du hast doch einen Schutzengel. Ja, genau. Ja. Und? Das ist doch das Schöne daran. Dich hier im Studio. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizei. Möglichkeit Ihnen stelle. Jetzt also Fanny van Dannen, Fragestunde. Wer eine Frage an Fanny hat, kann, wie gesagt, hier anrufen, sie ihm stellen, er beantwortet sie direkt. Ich hätte nochmal zwischendurch eine Frage, weil mir so aufgefallen ist, bei deinem Song, also das ist irgendwie auch diese wunderbare, also Kunst des Reimens irgendwie so toll. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht reimen, aber irgendwie dir ist ja, war ich auch total beeindruckt, sie haben einen Reim auf Mensch eingefallen. Du warst wirklich der Erste, der ihn irgendwie wirklich eingelöst hat mit Ranch. Spielt sowas wie, sagen wir mal, irgendwie Wilhelm Busch oder Heinz Erhardt oder Ringelnatz oder so eine Sachen? Sind das so Vorbilder oder findest du die toll oder haben die dich gar nicht so sehr berührt? Ja, sind tolle Leute, klar. Also Wilhelm Busch vor allem, auch als Malerkollege, war ja auch ein toller Maler, Wilhelm Busch. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe es jetzt nicht großartig studiert, weil ich finde, das muss so... Letztens hat mich auch mal einer gefragt, ob ich ein Reimlexikon hätte. Also das könnte ich nicht mit Reimlexikon. Ich finde, das muss schon aus dem Inneren rauskommen. Also so ein Reim um des Reimes willen, das taugt ja nicht. Ja. Also liest du darüber hinaus auch immer noch so mal Gedichte irgendwie? Gibt's da irgendwas, so was, wo du sagst, ach, das ist schon toll, Rilke oder Bissig Ben oder irgendwie so? Ben und Brecht sind die größten, finde ich, ja. Ben und Brecht? Ja, auf jeden Fall. Die hast du dann schon irgendwie ein bisschen... Ja, Rilke ist auch großartig, die ist mir also zu verschwiemelt, der Typ. Ist mir nicht so, vom Typ her nicht so nah. Aber Ben und Brecht sind natürlich großartig. Wann fing jetzt so an mit diesem Gedichtlesen? Kam über die Schulbücher, glaube ich, schon. Und dann habe ich immer mal wieder... Also da hat die Schule nichts versaut, sondern schon irgendwie so... In der Hinsicht hat sie nichts versaut, glaube ich. Ja. In der Hinsicht ist vielleicht die einzige. Das ist vielleicht die einzige, ja. Nee, habe ich immer also gern gelesen, Brecht, Ben und Heine auch immer wieder. Heine. Ah ja, natürlich. Klar, Heine natürlich. Ne? Gut, also Kinder, merkt euch die Namen, wenn sie euch jetzt irgendwie direkt noch nichts sagen. Hallo, wer bist denn du? Ja, schönen Abend, hier ist André. Hallo André. Ja. Eine Frage an Fanny. Ja, ich wollte mal so fragen, wenn man das fragen kann, wie lange er noch geplant hat, Musik zu machen. Wie lange er noch mit uns, mit seiner Musik bereichern will. Ja, kann man nicht planen, glaube ich. Wie gesagt, ne, wenn, weiß ich nicht, wie lange ich noch eine Idee habe und wie lange es mir noch Freude macht. Ne? Aber im Moment tut's das noch. Das ist gut. Aber prasselt bei dir schon wirklich irgendwie so runter, ne? Ich habe ja neulich bei dir deine 100 Poesiealben, Tagebücher irgendwie sind, waren 100, oder? Ja, über 100 schon. Über 100. Sind schon, ja, da schreibe ich eben. Also, man muss mal sagen, wir sind wirklich halt so das Format von Poesiealbum, vom Kleinen bis Groß, und dann ist da irgendwie reingekritzelt, gezeichnet, geklebt, gemalt. Ja, da steht natürlich auch viel Unfug drin, da steht so einfach querbeet, alles, was mir so einfällt, und manches ist ausgearbeitet und manches ist nur so stichwortartig oder eben manches ist auch einfach Mist, ne? Aber da suche ich dann hin und wieder schon raus, was brauchbar ist. Das ist schon so meine Fundgrube dann. Ne? Nimmst du so ein Büchlein dann auch mit auf Tournee zum Beispiel? Da? Ja, ich hatte jetzt die 2 Wochen ganz dabei, aber habe nichts reingeschrieben, weil ich einfach nicht zur Ruhe komme. Dann ist ganz selten, dass ich unterwegs mal die Ruhe habe, mich da hinzusetzen und was zu schreiben. Ne? Aber zu Hause schreibe ich da eigentlich alles rein und lege das dann erstmal zur Seite. Ne? Und nachher gucke ich die Sachen mal durch und schau, was braucht. Man kann schon sagen, du sitzt jeden Abend dann doch irgendwie da, bevor du ins Bett gehst und... Ja, ich bin eigentlich schon fast jeden Tag zugange. Ja. André, noch eine Frage. Ja, also können wir davon ausgehen, um das jetzt noch ein bisschen auszubauen, dass auf jeden Fall mindestens noch eine CD kommt? Ja, glaube ich schon. Und hast du schon überlegt, ob das denn wieder was so wie das letzte Album jetzt ist, im Studio, oder ob das live wieder ist? Ich würde es schon ganz gerne wieder im Studio machen, ja. Ja, das hört sich auch... Also ich meine, besser weiß ich nicht, aber es hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja, ich würde es noch ein bisschen nochmal versuchen, weil nach dem ersten Mal hat man ja schon eine Vorstellung, was man vielleicht noch besser machen könnte. Oder ich weiß nicht, ob es besser wird, aber ich habe schon Lust, das nochmal zu probieren. Ja, ja, das wäre doch klasse. Ja? Und dann vielleicht noch als kleine Anregung, falls das irgendwie organisatorisch möglich ist, kannst du ja mal mit der Tour nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Ja. Wenn das irgendwie ich hatte jetzt eine Frau aus in Hannover, war glaube ich eine Frau, die meinte, ich muss nach Rostock kommen. Ne? Das wäre schön. Ne? Ja. Ja, wir sind dabei. Ne? Gut. Okay, André, vielen Dank für deinen Anruf. Danke. Okay, schönen Abend. Tschüss. Sag mal, hast du da so eine innere Musikvorstellung, was deine CDs betrifft, jetzt so mit Studio? Weil, sag mal, live ist ja immer irgendwie von der Musik her dann relativ klar, so die Gitarre dazu, Mundharmonika vielleicht noch dazu. Gibt's da so eine... Na, ich habe schon eine gewisse Vorstellung, ja. Und das war eben das Tolle bei der letzten, dass der Peter Pichler die Sachen so arrangiert hat, die Stücke so arrangiert hat, dass das sich schon mit meinen Vorstellungen ziemlich gedeckt hat, ne? Und das ist wirklich nicht, also das fand ich schon toll, dass das geklappt hat. Weil ich habe ja öfter mit Leuten Musik zusammen gemacht, aber das ging dann doch sehr, so, also meine Ideen gingen da sehr auseinander, so die Vorstellung, wie ein Song eben zu sein hat. Wobei ich nicht, auch nicht so unbedingt so ganz feste Vorstellungen habe, aber so die Stimmung muss halt hinhauen, ja. Und die so zu treffen, na, das hat der Peter super hingekriegt. Ne? Weil ich ja seltsamerweise von da ich auch nicht so ganz davon angetan war oder irgendwie ein bisschen Problem hatte mit diesen Studio-Geschichten, will ich jetzt nicht vorenthalten, will ich irgendwie nur sagen, weil das hat so, das Eigentümliche ist, dass diese Live-Geschichten, trotzdem man jetzt sagen kann, dass die musikalische Qualität nicht so groß, dass sie doch so einen stärkeren, so ein Zusammen, also ein Zusammenhang, das wird dann so ein, man kann sich nicht so einen Song rauspicken und ist ja auch, dass die Songs auch wirklich irgendwie miteinander zusammenhängen, so zufällig die Auswahl jetzt auch irgendwie sein mag. Man wird irgendwie gleich noch in den nächsten mit rübergenommen und eigentlich trotzdem, ich so Lacher auf CDs auch doof finde, kommt aber diese, was da atmosphärisch dazu kommt, ist schon irgendwie auch ganz gut und wichtig für die Songs. Das ist mir dabei aufgefallen und so stehen die natürlich irgendwie viel einzelner, die einzelnen Songs, so mit zum Anfang und dem Ende und so, der da, weil du dich auch immer so gerne rausmogelst, so und dann bist du irgendwie weg. Das ist natürlich ein anderes Ende, als wenn man es so komponiert oder arrangiert hat und dann und dann verstreicht der letzte. Ja, ja, das muss man dann. Ganz schwierig. Ja, das muss man dann akzeptieren, dass das eben nicht da ist. Dann diese spezielle Atmosphäre, das geht natürlich im Studio flöten, ne? Ja. Ist klar. Dafür muss man dann eben, wenn's gut läuft, ein bisschen mehr an Stimmung im Song bieten, ne? Finde ich. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja, hallo, wer bist denn du? Ich bin Daniel aus Spandau. Hallo Daniel. Du hast eine Frage an Fanny. Genau. Aber sag doch schnell nochmal deinen Lieblingssong. Ich kenne leider noch nicht so viele, nur einen hast du neulich mal gespielt, Schilddrüsenunterfunktion. Ja, schon ein bisschen her, aber... Also ziemlich lustig. Der ist ziemlich lustig, ziemlich toll. Ja. Ziemlich politisch. Da war übrigens einer mal böse, dass ich Schilddrüsenunterfunktion so meinte er so. So Larifari, weil er hätte Schilddrüsenunterfunktion. Ja, wollte ich ja nur nicht irgendwie Leute, die wirklich Probleme damit haben, da irgendwie verletzen. Aber der war da sehr angepisst. Könnte man, kann man aber glaube ich noch hören, wenn man den Song hört. So, du hast jetzt aber eine Frage an Fanny. Ja, ich wollte fragen, ob er vielleicht Musik von den Ärzten hört. Unser Zweiter hat viel von den Ärzten gehört, ja. Ich selbst habe eigentlich schon jahrelang nur noch wenig Musik gehört. Weißt du, wenn man viele Kinder um sich hat, dann hat man es auch gern ruhig. Hast du mit den Ärzten eigentlich was zu tun? Also, weil, sag mal, die Freundschaft mit Campino oder dass du irgendwie, sag mal, ein gutes, längerjähriges Verhältnis zu den Toten Hosen ja, hast? Nee, mit den Ärzten habe ich nichts zu tun, okay. Nee. Das da, wie funktioniert man sich da irgendwie aus dem Weg oder findet man sich so gegenseitig ein bisschen scheiße oder sagt man das nicht oder? Nö, auch man trifft sich. Also ich hab die nur mal kurz backstage getroffen, als die mit den Hosen im SO 36 zusammen aufgetreten sind, ne? Und hast aber ich habe eher den Eindruck, dass das ziemliche Ehrgeizlinge sind, die selbst so ein bisschen auf Konkurrenz fahren, ne? Also. Also mir waren die nicht so sympathisch, muss ich sagen. Sie waren mir als Band sympathischer als jetzt so direkt als Menschen. Ja. Ne? Wobei ich sie wirklich nicht kenne. Also ich kann nichts Schlechtes über sie sagen. Ja, schade. Gut, ist deine Frage so halbwegs beantwortet? Ja, und Kuttner, kannst du vielleicht Schilddrüsenunterfunktion nochmal spielen? Na, würde lieber noch eine Sache spielen, die man hier noch nicht gehört hat im Radio, oder? Den Mörderfilm wäre doch mal ganz schön. Ja, oder? Mach doch den Mörderfilm. Ja? Ansonsten kommt Schilddrüsenunterfunktion irgendwann in den nächsten Sendungen. Irgendwann wirst du es wieder hören. Okay. Ja? Okay. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, ist auch blöde, sich irgendwie jetzt so für einen Song zu entscheiden. Also so, wenn ich was spiele, ist es auch irgendwie. Du weißt natürlich, wenn du fünfmal Schilddrüsenunterfunktion spielst, dann können die Leute irgendwie mitsingen und sagen, es ist ein toller Song. Oder manche Sachen erschließen sich auch nach dreimal. Aber ich finde es auch ganz schön, wenn man immer wieder mal was anderes macht, ja, oder? Ja, finde ich auch, klar. Genau. Jetzt hören wir nochmal vom Weihnachtsmitschnitt Den Mörderfilm. Den Mörderfilm, genau, den Mörderfilm. Haben dann nach den Nachrichten nochmal kurz Zeit miteinander zu reden und dann kommt ja nochmal der Geschichtenblock. Ja. Oder? Dann kommen noch ein paar Geschichten. Da freue ich mich ja auch schon drauf, die euch dann in die gute Nacht leiten sollen. Vielleicht kaufe ich mir doch eine Geige, mal überlegen. Heute schaue ich mir den Himmel an, die vielen grauen Nuancen. Ich sehe den beiden Kätzchen zu, wie sie im Märzwind tanzen. Die vielen bunten Fahrzeuge, sie klingen so vertraut. Und all die Häuser ringsumher, sie stehen so festgebaut. Das alles tut mir gut, das war nicht immer so. Mein Gott, war ich verdorben, was war ich früher roh. Es gab mal eine Zeit, da fand ich Pulp Fiction klasse. Das kann ich heute gar nicht mehr verstehen. Ich glaube, ich bin mittlerweile anders als die Masse. Ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen, nie mehr sehen. Ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen. Auch ich war schrecklich abgestumpft, auch durch die Medien. Ich wusste zwar, was schlimm war, aber ich sah gerne hin. Auch bei brutalsten Szenen habe ich schon mal gelacht. Das Unglück von New York hat mich sensibel gemacht. Das hat mir gut getan, das wurde allerhöchste Zeit. Ich habe jetzt ein anderes Gefühl für Wirklichkeit. Doch es gab mal eine Zeit, da fand ich Pulp Fiction klasse. Das kann ich heute gar nicht mehr verstehen. Ich glaube, ich bin mittlerweile anders als die Masse. Ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen, nie mehr sehen. Ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen. Es gibt so viele Sensationen, die gibt's überall. Die Sache in dem Supermarkt erzähl ich einfach mal. Ich will Schamlippen wie Rumpsteaks, hat der Alte vor mir gelallt. Und die Kassiererin sagte, mein Herr, für eine Geschlechtsumwandlung sind sie zu alt. Ja, das war Unterhaltung auf höchstem Niveau, das weiß ich jetzt, aber das war nicht immer so, denn es gab mal eine Zeit, da fand ich Pulp Fiction klasse. Das kann ich heute gar nicht mehr verstehen. Ich glaube, ich bin mittlerweile anders als die Masse. Ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen, nie mehr sehen. Ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen. Fanny van Dunn in einem Mitschnitt aus dem Dezember 2002, der Mörderfilm. Wenn Fritz über Satellit, dann Astra Digitalradio, Transponder 30. Fritz Info. Das Wetter um 0.34 Uhr. In der Nacht kann es teilweise Sprüh- oder Schneeregen geben. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 0 Grad. Auch heute erwarten uns wieder viele Wolken. Ab und zu kann es Schneeregen oder Graupelschauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 4 Grad. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Verkehrsminister Stolpe rechnet nicht mehr damit, dass Toll Collector ein verbessertes Angebot für den Mautvertrag macht. Das Konsortium habe zwar noch 2 Monate Zeit, doch darauf werde er nicht mehr warten, sagte Stolpe am Abend im ZDF. Jetzt müsse die Regierung nach Alternativen suchen. Am Abend haben sich Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland darauf geeinigt, in den Baden-Württemberg ausgehandelten Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie zu übernehmen. Man habe allerdings regionale Anpassungen vorgenommen, teilte ein Sprecher mit. Noch kein Ergebnis erzielten die Tarifparteien für Norddeutschland. Die australischen Behörden haben einen Öltanker verboten, in den Hafen von Sydney einzulaufen. Neben dem Schiff sei ein Ölteppich gesichtet worden, hieß es. Es handelt sich um einen zyprischen Tanker, der mit 84.000 Tonnen Rohöl beladen ist. Taucher entdeckten einen 15 cm langen Riss im Schiffsrumpf. Zum Sport. In der deutschen Eishockey-Liga haben die Berliner Eisbären gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 0-3 verloren. Die Berliner bleiben damit unverändert an der Tabellenspitze. Verkehrsmeldungen haben wir nicht. Wir wünschen weiter eine gute Fahrt. Gute Fahrt. Ihr geht in eine dieser öffentlichen Bildungseinrichtungen? Schule. Und ihr hört gern das, was aus diesem Ding kommt, wo das hier jetzt gerade rauskommt? Radio. Na, dann macht doch euer eigenes. Schulradio. Fritz und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg bauen das Schulradionetzwerk in Berlin und Brandenburg auf. Mit einer neuen, kostenlosen und speziell dafür entwickelten Schulradio-Software. Und Rat und Tat. Alle Infos zum Schulradionetzwerk, zur Schulradio-Software und zum Schulradio selber machen gibt's jetzt unter fritz.de. Und im Ding, wo das hier jetzt gerade rauskommt. Radio. Fritz. Ich muss immer an die Frauen denken in die Nacht. Das hat mich so manche Nacht um meine Stadt gebracht. Ich muss immer an die Frauen denken, immer zu. An die Uschi, an die Elke, an die Mary Lou. Fahr ich in die Auto, Auto, Auto durch die Stadt, die so viele, viele, viele bunte Lichter hat. Kommt ein schönes, schönes, schönes Mädchen auf mich zu. Sag sie, ich bin Uschi, Uschi, Uschi, wer bist du? Gehen wir tanzen, tanzen, tanzen bis zur Mitternacht. Hat sie mich auf einmal ausgelacht. Geht sie fort, lässt fort, lässt fort, lässt sie mich einfach stehen. Ruf ich Uschi, warum darf ich denn nicht mit dir gehen? Ich muss immer an die Frauen denken in die Nacht. Das hat mich so manche Nacht um einen Schlaf gebracht. Ich muss immer an die Frauen denken, immer zu. An die Uschi, an die Elke, an die Mary Lou. Flieg ich in die Freibad, Freibad, Freibad ganz allein. Stolpert eine schöne Frau über mein Bein. Sagt sie, oh, die Sonne, Sonne, Sonne ist so heiß. Komm, wir essen, essen, essen schnell an was da reicht. Und wir kraulen, kraulen, kraulen, bis der Mond erscheint. Fängt sie an zu schluchzen, schluchzen, schluchzen und noch weint. Muss sie schnell nach Hause, Hause, Hause in die Bett, weil sie einen anderen, anderen, anderen Mann noch hat. Ich muss immer an die Frauen denken in die Nacht. Das hat mich so manche Nacht um einen Schlaf gebracht. Ich muss immer an die Frauen denken, immer zu. An die Uschi, an die Elke, an die Mary Lou. Wo sind meine Sterne? Wo ist mein Glück? Kann ich es nicht ganz haben, dann gib mir doch ein Stück. Ich muss immer an die Frauen denken in die Nacht. Das hat nicht so manche Nacht um einen Schlaf gebracht. Ich muss immer an die Frauen denken, immer zu. An die Uschi, an die Elke, an die Mary Lou. Ich muss immer an die Frauen denken in die Nacht. An die Uschi, an die Elke, an die Mary Lou. Ich muss immer an die Frauen denken in die Nacht. Das hat mich um meinen Schlaf gebracht. Ich muss immer an die Frauen denken, immer zu. An die Uschi, an die Elke, an die Mary Lou. Ich muss immer an die Frauen denken in die Nacht. Das hat mich so manche Nacht um meinen Schlaf gebracht. Ich muss immer an die Frauen denken, immer zu. An die Uschi, an die Elke, an die Mary Lou. Fanny Van Dunn und Lady Car, die nicht ganz so textsicher war, oder? Aber schon den Ehrgeiz hatte. Aber charmant, ne? Noch weiterzumachen, ja. Echt eine schöne Variante. So. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Fanny van Dalen hier noch als Gast im Studio. Wir haben noch 20 Minuten, von denen sicher, sagen wir, die letzten 10, 12 schon nochmal mit Vorlesen vergehen werden, oder? Das heißt, wir können jetzt nochmal so knapp 10 Minuten reden. Also, wenn ihr wichtige, dringende, euch interessierende Fragen an Fanny habt, dann ruft hier an. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Ich habe gleich noch eine erste. Du bist ja also so auf den ersten Blick immer ein durchaus sonnengemüht, extrem freundlicher Mensch. Gibt es so Sachen, die du hast, die dich irgendwie so wirklich wütend machen oder zum Scheißeschreien verleiten? Ach klar, gibt's immer so Sachen. Wie heute beim Training, Fußballtraining zum Beispiel, wo sich da jemand einmischte, da unser Kleiner sollte von einem ganz netten Menschen ein Torwarttraining bekommen und dann kam so ein wichtig tourischer Deutscher da und meinte, er müsste mal kurz zeigen, wie toll er selbst ist, ne? Den habe ich dann auch angeschissen. Also, das kann ich nicht leiden. Was, dann brüllst du schon, oder wie? Nö. Ich habe ihm nur Bescheid gegeben. Aber nicht gereimt, sondern Prosa. Ja. Schaust du eigentlich gerne Fernsehen? Ja, hin und wieder schon, ja. Und auch über Naturfilme hinaus? Sachen? Ja, was gucke ich denn mal? Na, früher habe ich gern die Charlotte Roche gucke ich schon an und ja. Harald Schmidt früher, ne? Das sind ja nur die beiden Sendungen, die es eigentlich... So nicht mehr gibt. Die es so nicht mehr gibt, ja. Aber so, sagen wir mal, so Serien, so Comedy-Zeug, also da läuft irgendwie ziemlich viel, durchaus, ich kriege jetzt auch mal nicht mit, aber auch durchaus okay Sachen. Ach, ich gucke, viel auch nicht. Ich komme dann meistens hoch aus dem Keller, später am Abend und dann gucke ich das, was meine Frau gerade guckt. Ne? Ich suche mir da nichts raus. Ja. Was machst du, wenn du nicht gerade was machst? Also nicht gerade irgendwie bastelst, malst, schreibst? Ach, ich kann auch ganz gut nichts machen. Also ich sitze im Sommer wirklich tagelang unterm Apfelbaum und gucke mir den Himmel an. Ne? Geht auch sehr gut. Oder ich spiele auch gerne mit den Jungs Fußball, immer noch. Ne? Oder ein Trinken ist immer gut, ne? Okay, die Leitungen sind voll, dann will ich dich jetzt hier mit meinen Fragen nicht weiter, sondern, oder habt ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen? Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Toni. Hallo, Toni. Und zwar wollte ich fragen, ob Fanny noch einen anderen Sport macht als Fußball. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Ich bin mal eine Weile ein bisschen rumgerannt, aber ich fand ich auch zu. Das ist langweilig. Ja, da erzähle ich immer die Geschichte, wo ich dann durch den Park da in Kreuzberg rannte und dann hatte ich noch die buschigen Koteletten, wo dann zwei Jungs meinten, guck mal, Elf ist im Endstadium. Okay, Toni, deine Frage ist beantwortet, ja? Ja. Gut, tschüss, schöne Nacht noch, hallo. Jo, hi. Hallo. Wer bist du? Timo bin ich. Timo. Jo. Timo Weil. Das ist Timo Weil. Da ist er. Nee. Erstmal ganz schnell mein Lieblingslied. Ja? Und zwar Urbanhafen wurde noch nicht. Ach, gemacht. Das ist ein toller Song auch, oder? Ja. Ja. Da muss ich ja wieder spielen jetzt in Berlin, oder? Ja, mach mal, der ist so super. Ja. Jo. Timo, deine Frage an Fanny. Ja, und zwar wollte ich wissen, was Fanny als Künstler denn von dem ganzen Kazaa und Napster-Kram und so hält. Tja, ist natürlich traurig. Ich meine, die ganze CD-Brennerei ist traurig für mich, ne? Aber andererseits lernen auch viele Leute über gebrannte CDs meine Sachen überhaupt erst kennen, ne? Wollte ich gerade sagen. Ja. Genauso bin ich zu dir gekommen. Ja, und habe mir die CDs dann gekauft durch Napster und so. Ja. Du hast sie erst runtergeladen und dir dann gekauft? Genau, ja. Mhm. Ich habe ein paar Lieder irgendwie runtergeladen, erst bei euch und bei Fritz gehört, dann mir runtergeladen, da fand ich die so klasse, habe ich mir ein paar CDs gekauft. Ja, eben, so geht's dann auch, ne? Also, genau. Ich meine, ich finde es halt insgesamt ist diese Entwicklung halt interessant, dass die Industrie sich so weit entwickelt, dass sie sich dann irgendwann selbst vernichtet. Wobei, da ist ja irgendwie auch meine Solidarität mit den großen Musikkonzernen, die mir am... Ja, ist nicht so ausgeprägt, oder? Die sollen doch irgendwie krachen gehen, oder? Ja, Musik wird es ja weitergeben. Also die Angst muss man ja nicht haben. Nee, wird vielleicht irgendwie ein paar Chefetagen und ein paar Marketingabteilungen weniger geben und ein paar die Leute Juristen können, und so. Ja, gerne, weg damit. Okay, Timo, das war's, ja? Macht's gut. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Hallo. Hi. Wer bist denn du? Robert, mein Name. Robert, und dein Lieblingslied? Oh, mein Lieblingslied. Papaloma. Nee, eigentlich finde ich das traurige Arschloch eigentlich ganz gut. Mhm. Hier. Na, da kommt ja auch gleich der Kunstgedanke rein. Gibt's eigentlich so, sagen wir mal, jetzt, was so bildende Kunst betrifft, Malerei oder Bildhauerei, gibt's da irgendwie so ein Favorite, den du hast, den du bewunderst, ja, toll findest? Ja, Repin. Ilja Repin, den Russen. Ach, echt? Mhm. So dann schon eher diese realistische. Und Franz Hals, den Holländer, ja, Malerei. Die beiden sind so meine Lieblingsmaler. Mhm. So später, also sagen wir mal, wo es dann irgendwie so die Moderne anfängt, dann eher. Ach, gibt viele großartige Maler, ja, ne? Aber so, die liegen mir eigentlich so, die sind mir so am nächsten. So. Von der, also Repin, einfach weil er ist ein toller Maler von. Aber auch eben die soziale Komponente, die bei ihm ins Spiel kommt, mhm, ne? So eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung als Künstler. Neben dem überragenden künstlerischen Talent natürlich, ne? Und bei Franz Hals einfach diese spontane Pinselführung, sag ich mal, ne? Dieses zack, zack. Hat dieser Song denn also eigentlich einen wahren Hintergrund sozusagen mit diesem kleinen Arschloch da am Zaun halt? Das traurige Arschloch, ja, war mehr so eine Vision, glaube ich, dass ich mir so eine Skulptur mal vorgestellt habe. Ja, dass da jemand steht, wo man nicht weiß, ist das jetzt echt oder, ne, so, also da hatte ich mal einfach so eine Idee. Und daraus ist, glaube ich, das Lied entstanden, ja. Man würde man ja schon gerne sehen, wie so das aussieht, so eine traurige Arschlochskulptur. Ja, ich habe. Hast du schon mal irgendwie versucht, die mal zu machen? Nee. Nee, nicht zu machen, aber ich habe schon irgendwie so eine ganz konkrete Vorstellung eigentlich schon davon. So ein Bild davon habe ich schon. Und ich habe auch meistens, zu manchen Liedern und Geschichten so ganz konkrete Orte, ja. Und trauriges Arschloch ist Sebastianstraße. Bei Kurt Vonnegut gibt es auch die Überlegung, dass es total schwierig ist, ein Arschloch zu zeichnen. Und er bietet es dann an und da sieht man dann irgendwie bloß, ja, so ein Stern und so, das ist irgendwie Arsch. Das fand ich dann auch ziemlich lässig. Hast du noch eine Frage, oder? Ja, ich habe eigentlich eine Frage. Ich habe ja erst vor einer halben Stunde reingeschalten. Ja. Weiß noch nicht, ob die Frage schon gestellt wurde. Wann kann man dich das nächste Mal wieder irgendwo sehen? Am Montag und am Dienstag im Berliner Ensemble. Aber es gibt so Gerüchte, dass das schon ausverkauft sei. Das können wir jetzt irgendwie nicht so genau sagen. Ja, ich weiß nicht genau, ob an der Abendkasse noch was zu kriegen ist. Ne? Im Berliner Ensemble. Mhm. Welche Uhrzeit? 20.30 Uhr wurde gesagt. Aber mach dich da nochmal sicher. Ja? Aber hört er sich ziemlich vertrauenswürdig an. Oder? Okay. Okay, gut. Vielen Dank für deinen Anruf, ja? Alles klar. Danke. Tschüss. Ich muss, glaube ich, auch nochmal darauf hinweisen, dass mein vorhin für den Freitag angekündigter Videoschnipselvortrag nicht da, sondern am Donnerstag stattfindet. Jetzt also übermorgen um 21 Uhr in der Volksbühne. Ist das eine Scheiße. Die gewonnenen Karten gelten also für den Donnerstag 21 Uhr. So. Fanny, jetzt haben wir noch 10-12 Minuten. Ich würde sagen, dann hören wir auf mit dem Quatsch, ja, oder? Lese ich noch eine Geschichte vor. Oder ja, oder zwei, wir machen, ne, nochmal so einen Schnelldurchlauf. Noch drei Leute, schnell eine Frage, die schnell beantwortet, ja, werden kann. Und dann liest Fanny Geschichten vor, was ja auch schön ist. Oder eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Hallo? Hallo? Nee, dann, hallo? Motherfucker Fact. Oh, hallo? Oh Mensch, hallo? Hallo. Jetzt schnell eine Frage? Ja. Also vor ein paar Wochen so habe ich bei Fast Forward mal ein Video gesehen von Fanny van Dan, und zwar Himmel auf Erden. Mhm. Ja, und da wollte ich jetzt gerne mal wissen, so wie das da war. Wie Himmel auf Erden entstand oder wie? Ja, nee, wie der Videodreh so war. Ach, von das haben wir gemacht, als wir die Platte aufgenommen haben. Weißt du, das war auf so einem alten Kasernengelände in München. Und dann sind wir eigentlich nur kurz rübergegangen in die Büsche und haben das Video gedreht. War ganz lustig. Ja, also das war nichts Aufwendiges. Ne? Da war eine Kamera dabei und wir das sind... Das war auch so asynchron, so der Ton und das Bild. Ja. Ja. Okay, die Frage ist beantwortet. Hier noch die vorletzte Frage. Ja, hallo, Peter hier. Hallo, Peter. Ja, also ich habe so letzte Woche mal so reingehört und das erste Mal von dem Kollegen gehört und mir sind da irgendwelche irgendwie so aufgefallen, dass das irgendwie sich ganz schön alt anhört. Ob er vielleicht den Hannes Wader kennt vom Frühjahr? Ja, kenne ich natürlich, ja. Und es kam mir so ein bisschen vor, so diese Schilddrüsenunterfunktion, so wie ein bisschen Ankerkönig, ein bisschen wie, ich hatte mir noch so viel vorgenommen. Mhm. So eine Sache, das kam mir irgendwie so ein bisschen parallel vor, hört sich aber toll an. Also ich sitze nämlich immer so die Nächte im Auto draußen und heuche ein bisschen Fritz. Schön. Ja, naja, da kann man jetzt wahrscheinlich nicht viel zu sagen zu so einem Vergleichen. Wenn man genauer hinhört, dann kann man doch schon beträchtliche Unterschiede hören. Ansonsten hört sich ja eh ein Mann, eh eine Gitarre, die hören sich ja dann alle an wie Dylan und Dylan hört sich wieder an wie Phil Ochs und Phil Ochs hört sich wieder an wie der sich davor und der davor hört sich wieder an wie der davor sich schon angehört hat. Das ist immer ganz schwierig. Ich bin auch großer Hannes Wader-Fan, jedenfalls so die ersten cool. 3-4 Platten sind schon irgendwie großartig. So, die 7 Lieder ist wirklich Spitzenleistung, aber das sind, glaube ich, doch andere Songs, wenn man genauer hinhört. Ja, Problematik ein bisschen ähnlich. Reimt sich auch und ist auch tendenziell witzig und hat aber, glaube ich, eine andere Richtung. Hat irgendwie eine andere Richtung, andere Punkte und so ein Song wie Homebanking oder Obernhafen, den hat Hannes Wader eben nicht hingekriegt, aber Funny hat eben auch nicht den Tankerkönig geschrieben. Genau. Das sind verschiedene Geschichten. Schade, die anderen Songs kenne ich noch nicht. Aber da hast du noch was vor dir. Sieben wunderbare CDs gibt's von Funny. Okay. Okay. 7. Da kannst du schon mal sparen. Nun mit 47 spare ich nicht mehr. Mit 47 sparen. Da geht man in den Laden und kauft einfach mal so 10 CDs weg, oder? Genau, und blättert da 200 Euro hin. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Hier noch jetzt eine allerletzte Frage und dann ist wirklich Schluss. Dann liest Fanny schnell noch ein paar Geschichten. Hallo? Hallo? Ja, schnell die Frage. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, der Song, der ist gleich, schiebt den Wal zurück ins Meer. Wo ist denn der drauf? Der ist noch auf keiner CD. Ist noch auf keiner. Der kommt dann vielleicht auf der 8. Ja? Auch damit haben wir auch jetzt auch so ein schönes, fast optimistisches Ende hingekriegt. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich bin bloß aus Egoismus. Muss ich jetzt hier irgendwie Druck machen, weil ich gerne noch Geschichten von Funny hören will und hoffe damit. Will ich auch hören. Willst du auch hören? Okay, dann sind wir einer Meinung. Tschüss, schönen Abend noch, ja? Ciao. So. Funny. Ja, die Leute wollen Geschichten hören. 8 Minuten. Ich setze mich jetzt hier hin, leg die Beine hoch und hör dir zu und hab Spaß. Du musst arbeiten. Super. Also, der Unfall. Sebastian war beim Joggen auf einer toten Ratte ausgerutscht. Es war nasskaltes Wetter und der Kadaver war sehr glitschig gewesen. Er wusste sofort, dass er sich das rechte Schlüsselbein gebrochen hatte, denn er hatte sich schon 3-mal ein Schlüsselbein gebrochen, allerdings bei Stürzen vom Fahrrad. Jetzt also das erste Mal beim Joggen. »Wie ist es denn passiert?«, fragte die Krankenschwester bei der Aufnahme. Sebastian war die Sache ziemlich peinlich und er wollte schon sagen, »Ach, einfach so eben.« Aber dann sagte er, »Stellen Sie sich vor, ich bin auf einer toten Ratte ausgerutscht. Das kann auch nur mir passieren.« Die Krankenschwester lächelte, »Sagen Sie das nicht?« »Ich zum Beispiel bin einmal auf der Flucht von meinem damaligen Verlobten auf einem Eichhörnchen ausgerutscht. Dadurch hätte er mich fast erwischt, aber ich hatte Handschuhe an und habe ihm den pelzigen Matsch voll in die Fresse gefeuert. Bravo, sagte Sebastian, obwohl er die Zusammenhänge ja gar nicht kannte. Die Krankenschwester brachte ihn in den Behandlungsraum, und als der Arzt ihn nach der Ursache seiner Verletzung fragte, sagte Sebastian schon wieder, »Stellen Sie sich vor, ich bin auf einer toten Ratte ausgerutscht. Das kann auch nur mir passieren.« »Sagen Sie das nicht«, meinte der Arzt, und betastete behutsam die schmerzende Stelle. »Ich bin im Urlaub mal auf einer toten Katze ausgerutscht. Und wissen Sie, was das Beste war?« Sebastian schüttelte den Kopf. »Die Spanier kamen angerannt und meinten, ich hätte die Katze totgetreten. Die Besitzerin der Katze machte einen Riesenaufstand, und die Guardia Civil war auch schon da. Das hat mich einige Peseten gekostet.« Sebastian staunte. »Wir müssen den Bruch röntgen«, entschied der Arzt, und brachte ihn ins Röntgenzimmer. »Na«, fragte die Röntgenschwester, »wie ist das denn passiert?« »Ach«, sagte Sebastian, »ich bin auf einer toten Ratte ausgerutscht. Das kann auch nur mir passieren.« Er war schon sehr gespannt. »Sagen Sie das nicht«, sagte die kräftige Frau. »Ich bin bei einem Querfeldeinlauf einmal auf einer toten Kuh ausgerutscht.« Sie band Sebastian die Bleischürze um. »Ich bin ihr aufs Euter gelatscht und dann in die Rippen gekracht. Seitdem reagiere ich auf Milchprodukte allergisch.« »Das glaube ich Ihnen gern«, sagte Sebastian. »So etwas Fieses passiert einem ja auch nicht alle Tage.« »Ah, sagen Sie das nicht«, fand die Röntgenschwester ein. »Keine 2 Wochen später bin ich bei einem Strandmarathon in Übersee auf einem toten Pottwal ausgerutscht.« »Wahnsinn«, dachte Sebastian, »es gibt also immer noch eine Steigerung.« »Der war schon nicht mehr frisch«, fuhr die gesprächige Frau fort. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, bis ich mich aus der stinkenden Masse wieder ans Mondlicht gekämpft hatte. »Ach, ein Nachtlauf«, rief Sebastian. »Ja, natürlich«, meinte die dunkelhaarige Frau. »Tagsüber hätte ich das Viech ja wohl gesehen. Aber nachts mache ich beim Laufen gern die Augen zu und träume dann vor mich hin. Ich bin nämlich romantisch, wissen Sie?« »Ich auch«, sagte Sebastian. »Das kann jeder sagen«, lachte die Röntgenschwester. »Auch Jörg Pilawa oder Roland Koch, auch Sven Hannawald«, sagte Sebastian. »Auch Kathi Karrenbauer«, rief die Röntgenschwester. »Auch George Bush«, rief Sebastian. Die Namen flogen hin und her. »Sie haben recht«, sagte Sebastian, als ihm schon nichts mehr einfiel. »Das kann wirklich jeder sagen.« Und dann lud er die Röntgenschwester zu einem Candlelight-Dinner ein. »Aber erst, wenn der Verband ab ist«, sagte die Frau, »ich sehe genug Elend.« Ja, so. Ich muss mich hier immer zusammenreißen und leise in mich reinhecheln. Weil schaffen wir da noch eine? Ja, klar, schaffen wir eine noch. Also, oder? Mein liebstes Hobby. Manchmal, wenn ich Zeit habe, nehme ich herzzerreißende Lieder auf meinem Kassettenrekorder auf. Es sind Lieder, die ich selbst singe und die im Augenblick des Singens erst entstehen. Also keine vorkomponierten Sachen. Die zumeist englischen Texte ergeben sich spontan von Wort zu Wort und handeln von Banditen, denen übel mitgespielt wurde, oder von schönen Frauen aus ganz Europa. Sie können aber auch völlig sinnlos sein, wirr und unstrukturiert, das ist egal. Hauptsache, sie sind herzzerreißend. Die Kinder schließen dann die Küchentür, ich singe meistens in der Küche, damit sie ungestört Viva und MTV gucken können. Und mir ist das ganz recht, weil klar wird, hier ist die Welt der Popmusik zu Ende. Hier hört der Mainstream auf. Auch meine Frau verlässt dann oft die Wohnung mit dem Kleinsten, sei es zum Spazierengehen, sei es, weil ihr einfällt, dass wir einen neuen Korkenzieher brauchen. Ich singe ohne Instrument. Das wäre viel zu starr, ich meine jetzt rein körperlich. Wie kann ich mich denn frei bewegen mit einer Gitarre um den Hals? Die wirkt den Nacken und zieht den ganzen Oberkörper runter, wenn man empfindsam ist. Klaviere sind noch schlimmer. Sie sind durch ihr schieres Gewicht so unerträglich statisch, da könnte ich mir gleich ein Auto an die Zunge binden. Mir geht es ja um Freiheit, um Ungebundenheit, Erlösung und so weiter. Die Seele sollte sich ganz entfalten. Ein Maler namens Wolfgang Schulze hat gesagt, der Mensch kann nur im Liegen wirklich kreativ sein. Das hört sich klasse an. Aber ich glaube, man sollte den Erdanziehungskräften weniger Angriffsfläche bieten. Also ich stehe lieber. Hört sich an wie Canto Hondo, sagte mal ein tschechischer Gitarrist zu mir. Er hieß Jirgi und er war betrunken. Er trommelte mit den Fingern auf dem Küchentisch herum. Ich sagte Jirgi, es macht mir nichts aus, vor Publikum zu singen, aber es muss absolut still sein. Fremde Rhythmen kann ich nicht gebrauchen. Ich holte ihm ein neues Bier aus dem Kühlschrank und gab ihm ein Buch mit Reproduktionen hyperrealistischer amerikanischer Gemälde. Da war er eine Weile ruhig. Von wegen Canto Hondo, da hatte er schon recht. Aber nur weil ich einen traurigen Tag erwischt hatte, und an traurigen Tagen klingt mein Gesang sehr leidend. Das mag ich eher nicht. Herzzerreißend ja, todtraurig nein. Außerdem möchte ich nicht als Ethno-Depp dastehen. Es gibt genügend Pflaumen, die das Weltkulturerbe aus Einfallslosigkeit plündern. Ich hasse dieses Tango-Pack, diese Bauchtanzratten und japanischen Jodelkröten und deutschen Rasta-Rudis. Ich kann mich doch nicht hinstellen und einen auf Flamenco machen. Bin ich aus Malaga, bin ich Zigeuner. Ich sehe das aber nicht so eng, wie es sich jetzt anhört. Denn zum Singen ziehe ich immer einen Poncho an, den mir eine chilenische Freundin mal gestrickt hat, als sie im Berliner Winter unter Depressionen litt. Er ist halb altrosa, halb ockerviolett. Ich brauche ihn, um Wärme zu entwickeln, und auch um meine Aura vor bestimmten Vibrationen abzuschotten, die auf der nördlichen Halbkugel leider häufig auftreten. Sie schaden dem nötigen Selbstbewusstsein und machen es erst recht bei Vollmond unmöglich, die Stimme zu erheben. Ausgelöst werden solche ätzenden Einflüsse durch Sprüche wie »Der kann ja gar nicht singen« oder »Sonst ist er ja ganz nett«. Dagegen hilft der Poncho und wie gesagt, am besten klingen meine Lieder, wenn sie die Waage halten zwischen Fröhlichkeit und Schwermut, Lust und Schmerz, zwischen Schwachsinn und Starkstrom, hat meine Frau einmal gesagt. Aber da war ich so betrunken, dass ich mich setzen musste. Und im Sitzen nehme ich grundsätzlich keine Lieder auf. Das hört sich echt gequetscht an, wie Grönemeyer und Naidu zusammen. Das muss man ja nicht konservieren. Ich habe auch noch andere Hobbys, aber das Singen ist mein Liebstes. Ich stelle mir immer vor, wenn ich mal alt bin, dann sitze ich irgendwo im Grünen unter einem Holunderbusch wie mein Großvater. Der knallte Amseln und Stare ab, die seine Kirschen stahlen. Ich würde den Vögeln meine Lieder vorspielen, um mich endlich für all die unvergesslichen Stimmen aller Frühlinge und Sommer zu revanchieren, die ich erleben durfte. Und wenn dann irgendeine Nachbarin vorbeischaut und mich fragt, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich vom Free Jazz beeinflusst? Dann werde ich präzise antworten. Beeinflusst schon, aber ursprünglich komme ich vom Beten. Falli! Eine Minute drüber, oder? Vielen Dank. Ich glaube, die Kollegin Niemeyer schenkt uns die Minute gerne. Ach, danke. Die ist nicht böse. Ja, toll, dass du da warst. Ja, ich fand es auch sehr schön. Du bist am Montag, am Dienstag im Berliner Ensemble zu bewundern. Ah, dann du? Singst du erstmal. Und du am Donnerstag. Ich am Donnerstag. Übermorgen in der Volksbühne. Dann singst du wahrscheinlich erstmal wieder eine Weile lang nicht öffentlich, oder? Ja, glaube ich schon. Naja, wenn du dann aber wieder öffentlich singst, dann würde ich Bescheid sagen. Wenn die neue CD da ist, werde ich auch Bescheid sagen und ansonsten hin und wieder einen Song von dir spielen. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Schön. Die Koffer hat sich irgendwie schön angehört. Euch draußen eine gute Nacht. Ja, und schönen Gruß. Wir trollern jetzt nach Hause, oder? Ja, machen wir. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gewogen mit man. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Nun ist die Welt zu ich Ich habe natürlich nur an euch gedacht. 1:08 Uhr. Night Flight. Die nächsten 3 Stunden mit der Niemeyerin. Tag auch. Colorado. Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Nightflight auf Fritz. Heute wie immer bis 4 Uhr und zwar mit elektronischer, hauptsächlich sage ich mal, elektronischer Musik. Wir sind ja nicht jetzt völlig eingefahren darauf und der Niemeyerin am Mikrofon. Es hat sich jetzt so ein bisschen eine leichte Fokussierung Richtung Frankreich ergeben bei den ersten zwei Stücken. Mehr oder weniger zufällig, weil es waren Bob Sinclair mit Metro Blanche und danach Dionysos Petit Colorado. Und es bleibt französisch, denn wir haben auch noch was Nettes von Caches. Wie gesagt, totaler Zufall. The Sound of Violence im Cosmo Vitelli Remix. Oh my heart, taking me back to blue, falling into my own senses. Another night, another day, it's better this way. Let the music play. My heart, only you can know how I feel. Every day is an ordeal.